Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. Schönen guten Tag, hallo, ihr Systemiten. Hallo bei den Weltraumaffen. Sonntag, 18 Uhr. Pünktlich wie immer. Abend, 18 Uhr. Pünktlich wie immer. Epstein, alle müssen versteckt sein. Ja, High Energy heute. Ja, auf jeden Fall. Der Irrationalismus ist Leitkultur. Irrationalismus ist Leitkultur. Einer von den Affen hat keinen Namen. Das ist ja nochmal so, jetzt muss es gehen. Dicht gefolgt vom Kulturmarxismus. Ja, genau. Wir steigen gleich, das ist das richtige Stichwort. Wir steigen gleich voll ein mit den Democratic Socialists of America. Die hatten ja letzte Woche, ich glaube auch am Wochenende, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die ihren Kongress, also wo sich irgendwie die ganzen, das ganze Amerika da getroffen haben. Das habt ihr ja bestimmt mitgekriegt. Es war ganz schwer, dem zu entgehen, weil es ja sehr viele Clips gab von dem ersten Tag, wo sie da ihre Programmpunkte da versucht haben zu verabschieden mit 100.000 Einsprüchen und jeder hat irgendwie irgendwas, was er dazu sagen muss, und es gibt irgendwie verschiedene Räume, wo man sich das Ganze nur ohne Ton angucken kann und auch da so ein Kram für die ganzen armen Schneeflöckchen da. Wer ist das? Democratic, wie heißen die? Democratic Socialists of America. Oh mein Gott. Ja, das Bemerkenswerteste war ja, dass die über 1,5 Stunden dafür gebraucht haben, erstmal eine Abstimmungsmethode zu finden, dass sie überhaupt nicht wussten, wie der Ablauf stattfindet, dass sie nicht wussten, wie viele Delegierte da sind und die ganzen Sachen mit dem Safe Space und ja, dass man nicht klatscht, sondern die Jazzhands macht und so. Also das hat alles für sehr viel Häme gesorgt, zu Recht, ja, weil das einfach wirklich total dämlich aussieht. Aber die ganze Veranstaltung hat halt irgendwann eine Wendung genommen, wo halt die in Anführungszeichen echten Sozialisten da waren, ne, die aus Deutschland, aus Südamerika und aus verschiedenen anderen Ländern und ihre Vorträge gehalten haben. Und da war es auf einmal nicht mehr so, dass dauernd irgendwelche Leute irgendwelche Points of Privileges von sich geben mussten und da unterbrochen haben, sondern nein, da haben sie alle gebannt zugehört und ich glaube, dem lauschen wir jetzt auch. Ja, genau. Ich dachte nämlich mal, wir machen hier ja das, was, also wir sind ja so ein bisschen dafür verantwortlich, ein bisschen die deutsche Sache immer reinzubringen in die ganzen Dinge und uns nicht nur das anzugucken, was man sich sowieso schon auf anderen Kanälen irgendwie angucken kann, aus dem englischsprachigen Raum. Und deswegen habe ich hier mal den Gastbeitrag von dem Herrn von den Linken, der da, also von der deutschen Partei Die Linke, der da zugegen war, mal rausgesucht. Und den wollen wir uns jetzt mal anhören, mal ausnahmsweise mal auf Englisch heute. Genau, da spiele ich jetzt mal ab. Also erst wird er noch angesagt, der Herr. Das ist noch nicht der, der da steht. Thanks very much, Anada, for that. ASL Applause is just one little example of international solidarity in action. From there, we're going to move to Europe, where we had another recent showing when Maria Svart, on a trip to Brussels, taught the European left what Zoom was. And now, apparently, the European left loves it. So to talk to us about that and perhaps other matters as well, next up we've got from Die Linke, the left party in Germany, Ali Schröder. Yay, Ali Schröder, yay, yay. Brüssel. Ali oder Alice? Alice. I'm happy to be here, obviously. It's the first time for me in the south of the States. I've been always in the bubble of New York before, and I have to say I like the South. I chatted with people on the streets, especially with homeless people, and they are really nice persons, and they are on your side, I guess, on our side, and we are fighting for them, and we are fighting for the poorest in society, and this is a good job to do. Ich muss mal ganz kurz auf die Bild-Tonschere hier eingehen, weil der Herr, der hat schon einen sehr lustigen Akzent und eine sehr lustige Stimme. Muss ich einfach mal erwähnen. Ja, ich habe auch, mir auch so gedacht, so, er kommt bestimmt gleich und sagt, get to the chopper. Der hat irgendwie, erinnert er mich ein bisschen an C-Sec, von der Aussprache her. So ganz leicht. Das könnte ein entfernter Cousin sein oder so. Weißt du, ja. Ja, der hatte halt so eine Aussprache, aber nur eine Frage. Wisst ihr, wer das ist? Weil der ist mir persönlich nicht bekannt. Mir war auch nicht bekannt, ne. Und dafür, dass er halt auf der Democratic Socialistic, ja gut, ich meine, das ist im Endeffekt eine große Veranstaltung, nur um Gelder, Spendengelder zu akquirieren, ja. Aber dass er da auftritt, also ich hätte da schon mit irgendeinem von der Linkspartei oder so gerechnet. Und der ist mir absolut... Der ist von der Linkspartei, oder nicht? Ja, der ist von der Linkspartei, ja. Aber ich meine halt jemand Prominenteres. Ja. Genau. Ich nehme an, dass das sowas irgendwie von Agenturen gemacht wird, dass sie irgendwie dann... Also auch gerade wissen, wer dann im Lande ist und so, was sich dann anbietet oder sowas. Ja, vielleicht ist es ja auch einer von den Europaabgeordneten von der Linke, wenn die jetzt da eben schon meinten, irgendwas mit von wegen Europa oder so. Die sind ja meistens nicht so präsent. Und ja, könnte man auf jeden Fall nochmal gucken. Aber soweit ich das, also ich habe auch in meiner Recherche noch einen Artikel gefunden, der war allerdings von der Epoch Times. Ich weiß nicht, wie verlässlich der ist. Auf jeden Fall auf Englisch, und da ging es also darum, dass die da meinten, dass wohl die Rosa-Luxemburg-Stiftung jede Menge Gelder in diese Democratic Socialists of America irgendwie packen würde, um da irgendwelche Veranstaltungen zu machen und so. Aber ja, wie gesagt, Epoch Times, würde ich mich nicht drauf verlassen. Da war auch unter anderem die Rede davon, dass die Frau Kipping da wohl auch schon bei irgendwelchen Veranstaltungen gewesen sein soll, aber halt jetzt nicht bei dieser Geschichte. Jeder muss jetzt zusehen, wo er seine Gelder herkriegt. Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Der Herr meinte jetzt eben für die Leute, die im Englischen nicht so mächtig sind, dass er da sonst mal nach New York war, wenn er in Amerika war, und dass er jetzt schon da im Süden die Obdachlosen sich angeguckt hätte und dass man ja für die irgendwie kämpfen müsste. Und das fand ich auch schon wieder so drollig, weil ich meine, bei diesem ersten Tag, wo dieses Video war, was so viel rumgegangen ist, wo die da die ganze Zeit irgendwie mit ihren MacBooks da irgendwie rumgestanden sind und so. Ja, keine Ahnung, ob das so die Leute sind, die diesen Obdachlosen da irgendwie helfen. Kann ich mir eher nicht so vorstellen. Ja, aber in ihrem Kopf schon. Also, weißt du, ja, die Armut entsteht ja nur dadurch, dass man nicht im Sozialismus lebt. Und dann wäre allen geholfen, weißt du? Ja, ich muss mir gerade vorstellen, wie so eine Bunthaarige dann da hingeht und dem Obdachlosen ein Glas Wasser reicht und er dann sagt, thank you, ma'am, und sie dann irgendwie getriggert wird. Ja. Im Süden ist einfach schöner, das wollte er, glaube ich, noch sagen. So, following your Congress, I have to say something. You got everything to have success. So, you are smart, you have got passion, you treat each other fairly, most of the time, and you got the momentum. So, please, stay together. I know that parties sometimes have growing pains, but go forward, make it productive, and please avoid the sickness of the left, and that's the splitting. We have several examples of that in Europe, and don't do that, huh? Don't do that. So, and... Um es kurz hier zu sagen, was er gesagt hat, ich fand es ein bisschen perfide, was er hier gesagt hat, weil er hat halt erstmal die mit Lob überschüttet, ja, ihr seid ja so toll und ihr geht ja auch besonders fair miteinander um, in den meisten Fällen, und da haben die Leute gelacht, weil das ist ja in der Realität nicht so, das ist ja mit den ganzen Zwischenrufen, was die Privileges und sowas angeht, ist das ja klar geworden, denke ich mal. Und ja, er warnt die Leute davor, nicht in die Falle zu tappen, die in die Europa getappt ist, dass die linken Parteien sich in verschiedene Parteien aufspalten, sondern sie sollen alle zusammenhalten. Ja gut, ich meine, harte Worte von jemandem, der aus einer Partei kommt, die sich ja auch zum Teil von der SPD abgespalten hat. Also. Ja, ja. Genau. Aber die waren ja auch nicht mehr links. Dann. Das ist ja. Und die SPD wollte ja, glaube ich, auch 2013 oder was? Weiß ich nicht genau. Auch die rot-rote Koalition nicht. Rot-rot-grüne, glaube ich. Was? I was told to be very brief, so I will. And I would like to share only one political message with you. And as I'm from Germany, it's my duty. Ja, jetzt sagt der Mensch uns noch eine wichtige politische Nachricht. Und jetzt ist eine Frage an die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Was könnte diese wichtige politische Nachricht wohl sein? Orange Man Bad. Okay, machen wir noch eine Idee? Bannon Man Bad. Ich habe den Clip schon gehört, aber ich erinnere mich nicht. Komm, spiel ab. To say very loud and clear, antifascism is no crime. It's the opposite. Antifascism is a duty to all Democrats. And we all together, we are antifascists. We are going to the streets and campaigning together for antifascist, democratic and social society. And if we will not do that, nobody will do the job. So our responsibility grew, and let's go on forward. And dear comrades, I'm so happy to be here. Thank you very much. In Schleim rum. Ja, wir sind Antifaschisten und Antifaschismus ist wichtig. Und wenn wir das nicht tun, dann macht das keiner. Und wir brauchen demokratischen, sozialistischen Antifaschismus. Ja. Ja, und ich fand das hier auch, ich muss nochmal auf den Akzent von dem Herrn zurückkommen, weil der ist einfach zu lustig, dass er halt auch sagt Antifaschismus und nicht Anti-Faschismus, wie ja die Amerikaner das normalerweise sagen. Wer weiß, vielleicht fangen die jetzt auch alle an, Anti zu sagen. Naja. Na, zum Teil tun sie das ja schon. Es geht hier bei dieser ganzen Veranstaltung, das seht ihr ja auch am Titel, es geht darum, Spendengelder zu akquirieren. Ja, also wir sind im zweiten Tag jedenfalls, ja. Immer schwierig so von linker Seite. Solidaritätsfonds, genau. Und da waren ja also noch diverse Leute hier und das Wichtigste, ich sag jetzt mal so, der Spitzengast bei der ganzen Geschichte war dann hier die Frau Sassoua, wie man hier sieht, auch schön mit Palästinenserfahne. Linda Sassoua, die kennt ihr ja von uns, da sage ich auch nochmal wieder zu dem Zeitpunkt dabei, dass die Frau Sassoua auch auf dieser Ausnahmslosliste gestanden hat damals mit unserer wunderbaren, zauberhaften damaligen Frauenministerin und diversen Leuten aus Wirtschaft und Kunstbetrieb. Ja, nach der Silvesternacht von Köln. Jettet diese Gegend, ne? Da reichen ihre Finger auch hin, ja. Außerdem ist sie ja einer von den Mitinitiatoren von diesen Frauenmärschen, nachdem Trump gewählt wurde, die ja dann im späteren Verlauf auch in Misskredit gefallen sind, weil man da ja Leute dabei gehabt hat, die gesagt haben, dass im Endeffekt die Juden schuld sind an der Sklaverei in Amerika und lauter so ein Zeug. Okay. Ja, und die Frau Sassoua ist eigentlich eine Islamistin, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Ja, sie hat gewisse Affinitäten auch zur Muslimbruderschaft. Fünfte Kolonne auf jeden Fall. Also in Deutschland ist es aber nicht so eindeutig mit der Palästina-Flagge auf der linken Seite, im Gegenteil, ne? Soweit ich weiß, laufen da auch eher die Nazis mit rum. Mit der Palästina-Flagge? Mhm. Ein lustiges Durcheinander, ne? Ja, ne, whatever. Spiel mal ab. Ja, viel mache ich davon nicht, aber nur mal so ein bisschen Eindruck bekommt, wie die Dame so redet. So I get invited to these spaces because I gotta speak truth because that's just the Brooklyn in me. Like in Brooklyn, I always tell people it must be something in the water. Maybe the water is actually missing something. We just don't have any filters. So I'm just deeply honored and humbled to be amongst all of you today, amongst my New York City DSA members, my colleagues, so many people in this room, organizers that I've known and worked with for so long. You know, I literally looked at the program. I was like, what is Russia doing here? Why did she not tell me that she's going to be here? So I'm glad to have seen folks or be surprised. Ja, alle ihre Freunde sind auf jeden Fall da bei den demokratischen Sozialisten von Amerika. Das ist doch wundervoll, oder? Ich meine, das muss dieser Linksliberalismus sein, von dem man nur so viel hört. Ja, und jeder, der das kritisiert, der hat rote Angst. Und rote Angst ist furchtbar. By the presence of folks, my dear brother Abdullah Yunus from co-chair of New York City DSA chapter, and Bianca. Like, I'm just really proud of the people that we brought here from New York, repping us back in our home state. When I think about DSA, and I think about the potential that DSA has. Ein bisschen Lob für die eigene Community ist ja immer drin, ne? Ja, es klingt ganz schön nach hier so. Ist ja aber kleingeistig. So, ich denke, wir haben keine Grenzen mehr. Alles eine Welt. Alle Leute sind gleich. Warum muss man da sich irgendwie hinstellen und sagen, ich bin von Brooklyn, ich bin anders? Das ist aber hier. Und das ist Wasser, was in Brooklyn zur Verfügung steht, das mit dem, was nicht in Ordnung ist. Das, was fehlt oder dazu gemischt wird. Das ist eine Verschwörungstheorie, glaube ich. Also, so war ja. Niemand. Nein, das war ja ein Witz. Has to be a true political force in this country at a time when we need it most. These words from Muhammad Ali come to me. Impossible Greta, is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It is an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. So I'm here to dare you, DSA. I'm here to dare you to center the most marginalized people. I dare you, DSA, to see solidarity as a verb. Solidarity as a form of action. Ja, also bla bla bla bla bla. Ja, ich meinte wie Greta, weil auch eben so viel ja, irgendwie doch relativ unüberlegt ist, aber dann, wenn man sich genau ansieht, doch irgendwie schräges Zeug, also extremistisch ansatzweise. Also. Ja, kommt ja, das auf jeden sind Fall. Jetzt hier noch die einleitenden Sätze, also der starke Tobak, der kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Ja. So, das war bis jetzt ja... Lieber nicht, sonst machen wir uns noch schuldig, hier was Extremistisches zu verbreiten. Ja, aber wie gesagt, spiel mal weiter ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich kommt, wie die Leute einpeitschen. Ach so. Na gut. Ja, na gut, ein bisschen noch. But about the most broken and marginalized and hurt people in this country who are counting on you to get your shit straight so we can get our country straight. I want to dare you, DSA, to remember that you live in a country where there is fascism, full-blown fascism is happening around us. And if you don't see that, then we got problems. You are living... Also sie hat gerade gesagt, wir leben in einem Land, also Amerika, und überall um uns herum passiert Faschismus und wenn ihr das nicht seht, dann seid ihr doof, quasi. Die Einteilung fängt an. Und ich bin böse, wenn ich sage, es gibt eine politische Linke, die Kultur ins Auge genommen hat. Da bin ich böse. Aber die Linke darf sich hinstellen und sagen, es ist alles Faschismus. Faschismus ist in uns und um euch herum. Und wenn ihr das nicht sehen könnt, dann seid ihr haram. Und wir müssen den Faschismus besiegen, der überall gerade passiert. Misogyny is the air that we breathe. Yeah. Fascism is the air that we breathe. Living in a country where we are literally stripping babies from the mothers of the arms of their mothers. We're literally caging children that have no adequate food or medical care. We literally are stripping children where we don't even know if they're ever going to be reunited with their families. Ja, hier geht es jetzt um die Grenzsache, dass halt irgendwelche Kinder von wenn Leute über die Grenze gekommen sind, dass Kinder halt von Erwachsenen getrennt wurden und erstmal geguckt wurde, sind das überhaupt die Eltern? Und solche Sachen. Ja. Und das ist ein Beweis für den Faschismus. Das hat der Obama eingefügt. You live in a country that has stripped 23 million people of healthcare. And every day somebody's trying some way to strip the rest of us with healthcare and want to ban or block others from even ever trying to get healthcare. You live in a country who is literally every day trying to find different ways to strip. In den USA ist es tatsächlich, wollen sie Krankenversicherung illegal machen. Also da gibt es große Gesetzesvorlagen, dass es illegal ist, dass man Krankenversicherung hat. Meine LGBTQ people of their rights. A country that every day, and maybe there are days where you may not hear about it because it's not on Twitter, where unarmed black people are being killed on the streets of their communities all across the country at the hands of police and gun violence. A country where we are literally weakening union power. a country where there's always more threats of war every single day. We are not just living in really dark times, and people say that, and it's true, but we've been here before many times before. And the question that DSA needs to ask themselves is, who do you want to be? What are you trying to do in this moment? What kind of story do you want to be told about DSA 40 years from now? Ja, vielleicht we have kurz, to win. Das ist Druck. Um kurz zusammenzufassen. Das ist Druck. Ja, also die Dame sagt halt, zählt halt noch ein paar Sachen auf mit der Krankenversicherung in Amerika und andere amerikanische Lebensverhältnisse. Teilweise übertrieben, teilweise, ja gut, typische linke Talking Points, dass halt die Unternehmen zu viel Macht haben, was ja auch okay ist, das zu sagen. Aber das ist unter den ganzen anderen Sachen, wie die sagt, geht das ja so ein bisschen unter. Nur einfach, um es nachvollziehen zu können. Ja, ich meine, die ganzen Sachen, die sie da gerade genannt hat, irgendwas mit, ja, was machen wir mit den Kindern irgendwie und Willkür quasi von der staatlichen Obrigkeit, das ist alles Zeug, was in ihrem super tollen Palästina, wo sie gerade die Fahnen angeschwenkt haben, auch an der Tagesordnung ist. Und da erst recht. Und da ohne Alternative und da nicht irgendwie, dass man sagen kann, so, das hat jetzt hier angefangen oder irgendwie so ein Kram. Also. Ja, was sie halt auch, was sie ja auch explizit gesagt hat, ist, dass jeden Tag irgendwelche schwarzen Leute in Amerika erschossen werden würden und darüber würde nicht berichtet werden. Ich meine, das ist schon eine harte Aussage, sowas zu sagen, weil die Berichterstattung darüber, die ist doch umfangreich, würde ich sagen. Ja, und vor allen Dingen, ihr hört das nicht in den Medien, was sie da irgendwie gemeint hat. Also es gibt etliche von diesen Medien, die besessen sind von dem Scheiß. Ich sage mal, hochziehen ohne Ende. Ich sage nur diese Jussie Smollett-Geschichte da irgendwie und dieses ganze Zeug. Ja, fake. Und da gibt es ja noch so viele andere Beispiele, wo sie da irgendwie meinen, irgendwer wäre erschossen geworden, weil der schwarz war. Und hinterher merkt man dann, wenn man sich diese Bodycam-Videos anguckt, dass er aus seiner Pistole irgendwie gegriffen hat und dann erst erschossen wurde und sowas. Das ist auch ständig. Ja, wow, ich renne vor der Polizei weg oder greife nach der Waffe und werde angeschossen oder erschossen. Wow, wer hätte es vorhersehen können? Eingeführt, dann hat man das Dilemma, ne? Ja, das ist überhaupt gar keine gute Situation für niemanden, ja, aber das politisch so auszuschlachten bringt ja nichts, weil das, was sie ja vorschlägt, löst das Problem ja nicht. Das rächt sich wahrscheinlich auch. Sie sagt ja nur, das ist ein Beispiel dafür, dass wir in einem faschistischen Amerika leben. Ja, und ich meine, ja. Ja, der Faschismus ist halt nicht besonders gut definiert, ne? Da können wir noch ziemlich viel drunter subsumieren. So. Ja, also das war jetzt ein bisschen lang, aber eine Sache, die die Dame dann später sagt, vielleicht könnt ihr euch das auch nochmal selber anhören, wenn ihr euch es anhören wollt, aber sie hat explizit gesagt, ihr alle, also zu den Leuten von der DSA, ihr alle, ihr dürft jetzt nicht diese Bewegung irgendwie so verstehen, dass ihr euch rauspicken könnt, die Sachen, die euch gefallen, ne, so Rosinenpicken-mäßig, sondern ihr müsst uns komplett unterstützen und auch wenn wir Sachen vorschlagen, die vielleicht etwas unbequem sind, dann müsst ihr uns 100% unterstützen und das fand ich besonders krass. Ja, weil... Ja, also wenn man sich das anhört, allein wie sie das ausformuliert hat, sehr aggressiv verbal, naja. Ja, und hier haben wir noch einen Artikel, wo einige NGOs, die bei dieser DSA-Angelegenheit auch eine Rolle gespielt haben, nochmal genannt sind. Ja, also es ist ein Artikel von Max Blumenthal, deswegen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich fand ihn ganz lesenswert. Und es geht halt einerseits darum, dass, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese ganze Sache eine große Fundraising-Aktion ist, dass sie halt sehr viel Geld akquirieren wollen, um eine politische Plattform auch erstmal in Amerika etablieren zu können. Da geht es halt hauptsächlich um Geld. Aber dass halt teilweise auch eventuell irgendwelche staatlichen Akteure vom US State Department da quasi eine kontrollierte Oppositionsrolle spielen könnte. Eine kleine Leseempfehlung, aber wie gesagt, immer etwas mit Vorsicht zu genießen, weil es halt von Max Blumenthal ist. Und der hat schon mal Blödsinn berichtet. hat auch gute Sachen berichtet, aber hat auch schon mal Blödsinn berichtet. Ja, das war von mir und zwar es ist hier ein Artikel aus dem Guardian und es gibt nämlich auch, das nochmal zum Thema, die Linke splittet sich auf. Es gibt ja auch noch die Kommunistische Partei von Amerika, die gibt es auch noch neben denen, die wir gerade gesehen haben. Und das ist hier dem Bild nach zu urteilen, sind es eher so die älteren Semester, die da sitzen, also so die Altlinken. Das ist übrigens auch das Bild, was ich von dem der DKP in Deutschland habe. Ich habe da auch mal so ein paar Leute kennengelernt am 1. Mai in Hannover. Die waren auch so eher fortgeschrittenen Alters. Ich glaube, die SPD sieht aber auch nicht so viel anders aus, ehrlich gesagt. Ja, das ist gut, das kann auch sein, ja. Aber ja, dieser Artikel ist nicht so spannend, was da drin steht. Aber ich fand einfach schon diese Überschrift alleine, Kommunistische Partei in den USA sieht Chance, weil Progressive hier steigen, also auf dem Vormarsch sind, jetzt bessere Ergebnisse erzielen. Und das alleine, ich meine, ja, Progressive. Ja, das ist ja das Lustige, auch diese DSA, diese Democratic Socialist Alliance, das ist ja quasi noch etwas relativ Neues. Ja, es gibt ja die Kommunistische Partei und es gibt ja auch die Sozialisten und es gibt ja auch so Leute wie den Bernie Sanders beispielsweise, der von der DSA ja auch prominent immer gefeatured wird. Einer der Leute, die zu sehen waren, der hatte beispielsweise ein Bernie-T-Shirt an, Bernie Sanders. Wobei Bernie Sanders sich von den DSA-Leuten distanziert. Disavow, ja, also die Linke ist zersplittert in Amerika, ja, und wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, außer Bernie Sanders gab es ja keine wirklichen Linken in Amerika, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner waren aus europäischem Standard immer etwas mehr im rechten Flügel, also diese ganze linke Sache, auch mit Antifa und allem, was dazu gehört, ist ja ein neues Phänomen für Amerika, ja, und der Bernie Sanders, wenn er wirklich davon profitieren würde, dann wäre er ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat in Amerika und das ist er nicht. Ja, auf jeden Fall Kommunistische Partei, Progressive, ich sag nur linksliberal, keine rote Angst haben, ja. Amerika, Kommunisten. Ja, genau. War das vielleicht von Mars oder hat das einer von euch eingereicht? Ich hätte sowas Ähnliches aus dem Spiegel eingereicht. Ja, also, ja, es kommt, glaube ich, da auch gleich irgendwie, ja. Ja, es gab ja diese Woche auf jeden Fall jede Menge, ja, mal wieder schönen Herdentrieb im deutschen Journalismus im Bereich von Berichten über dieses Imageboard 8chan. Ja, der Spiegel hatte doch, glaube ich, an einem Tag 3 oder 4, da habe ich schon gedacht, das ist doch irgendwie eine gemachte Aktion oder so, aber gut. Nee, Herdentrieb. Ich glaube, das ist einfach Herdentrieb, weil ja, und aktueller Bezug und dann ja. Konnten sie überall nochmal wieder Gamergate Moment, reinschreiben. War nicht und so. Nur Herdentrieb, vielleicht um dem vielleicht vorauszuschicken, 8chan, ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber 8chan wurde doch auch deplattformt. Oder? Haben die nicht jemanden? Ja, richtig. Ne? Oder irgendwie sowas? Ja, wir sind also Cloud. Cloud-Dienst, ja. Ja, so ein Service, der sie geschützt hat vor Attacken oder so. Agent ist immer noch offline. Die Alternative, okay. Die verwendet nur die Agent-Software und ist auf einem Distributed System P2P, wo man eine Software installieren muss. Das ist aber nicht von den Admins von Agent gemacht. Also ja, also nur A-Chan ist einfach eine Webseite, ein Imageboard, ein Forum im weitesten Sinne und das ist jetzt komplett, ja, also Cloudflare ist ein Dienstleister, der Webseiten davor beschützt, dass sie attackiert werden von DDoS-Attacken oder sowas und die haben die Dienste denen aufgekündigt und seitdem ist die Webseite offline. So. Ja, ja. Nee, die hat sich ja doch auch ein bisschen schockiert gezeigt. Der Hintergrund ist, weil halt dieser verrückte Vollidiot da sein sogenanntes Manifesto angeblich auf 8chan gepostet haben soll, Allerdings sagt der Gründer von 8chan selber, nein, nein, nein, dass es auf Instagram gepostet wurde und jemand, der nicht der Täter war, hat das bei 8chan reinkopiert. Ja, aber kleine Korrektur, das war nicht der Gründer, sondern der aktuelle Inhaber, aber ist auch eigentlich egal. Okay. Aber ja, er weiß es aber auch nicht genau, hat er vorhin gesagt. Und dann schreibt der Spiegel dabei irgendwie, ja, jetzt konnte sich aber auch nicht entlasten. Ja, spitze die auf. Ich weiß man es eben nicht. Ne? Ja, das ist halt eben das Ding. Also, how to prove a negative, you know? Ja, das, also, Ding ist ja auch, dass auf Twitter haben auch schon Terroristen gepostet. Ja. Ja, also, genau. Und wenn sie gerade mit diesem ganzen GEMA-Gate-Scheiße wieder anfangen, das habe ich den Leuten halt auch geschrieben, dass, also GEMA-Gate kam von Twitter und GEMA-Gate war auch ganz viel auf Reddit und darüber reden sie nicht so. Und da lesen sie auch nicht mal rein irgendwie, was bei Reddit die Leute alle geschrieben haben, was alles noch online ist. Und wahrscheinlich war es ihren Krempel von wegen, ja, ist ja nur vorgeschoben mit Ethik im Spieljournalismus, stand auch in so vielen von diesen Beiträgen drin, das wäre ja vorgeschoben gewesen, dass das über Ethik im Spieljournalismus ging, weil man ja dann irgendwie auf die Leute eindreschen wollte. Hier stand das, glaube ich, auch irgendwie. Ja, mit das diesem, ist direkt, dass das immer wieder rausgekramt wird, finde ich. Also. Genau, hier vorgeschoben, Debatte über Ethik im Spieljournalismus und stand an Online-Bewegungen, die vor allem Frauen und LGBT-Menschen über soziale Medien systematisch bedroht und beleidigt. Nein, nein, nein. Also, haben sie immer alle falsch, ne? Alle falsch. Tagesschau, ja. Spiegel, Zeit, was auch immer, alle falsch. Ja, natürlich, weil ich meine, das ist jetzt halt das Gängige, was man darüber schreibt und da kannst du ja jetzt nicht ausbrechen. Da stehen da direkt 5 Leute neben dir und fragen nicht, warum. Also, ne? Anerkannte zitierte Quelle. Ja, aber ich recherchiert auch, was du deine Arbeit. Das gibt Ärger. Ja. Ja, und auch, dass sie das nicht kapieren hier mit Debatten über GEMA-Gate waren auf 4chan verboten, ja, weil das jetzt zu dem Zeitpunkt auch alles zum Verkauf stand und so, also, und das steht ja auch nirgendwo drin. Das kriegen sie alles nicht aufs Radar, also, ja. Und unter dem ganzen... Das ist zu kompliziert wahrscheinlich. Schwingt natürlich auch immer mit, dass irgendwie, oh mein Gott, das ist irgendwie, da können die Leute schreiben, was sie wollen und so weiter und so fort. Ja, ich meine, auch diese ganzen Sachen, die gab es auch alle schon vorher. Diese ganzen Heinis da irgendwie, die bei GEMA-Gate alle Seiten irgendwie probiert haben anzufeuern. Die gab es ja auch alle schon vorher. Also und Trolls, die beide Lager angeheizt haben, einfach nur, weil sie das Drama sehen wollten. Also. Ja, ja, und dieses Pollboard gab es auch schon vorher. So viel zum Thema GEMA-Gate hat alle. Dass das früher eben vor so Lols gewesen wäre und heute ja, das ist so schrecklich politisch wäre. Ne? Ja, ist auch Quatsch. Und auch irgendwie verwirrten, die ihre Manifestos da posten, dass sie daraus jetzt so ein politisches Ding irgendwie machen wollen, so als ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, also die Leute, die da irgendwie Amok laufen und damit rechnen, dass sie zum Schluss irgendwie von Polizisten erschossen werden oder so, die machen keine politische, das ist kein Wahlkampf, Leute. Also die kandidieren danach für nichts. Ich komme da nicht drauf. Ich finde auch immer, dass man auch ein bisschen berücksichtigen sollte, dass es auch von einer eigenen Seite, von einer anderen Seite gekommen sein kann. Scheinbar war ja auch der große, ein Hauptmotivationsfaktor für Twitter, sozusagen die Belästigung einzustampfen, also das, was sie als Belästigung wahrnehmen auf Twitter und eben sozusagen das Overton-Window zu verschieben und Zensur einzuführen, dass einen Terroranschlag aus Südafrika, also halt direkt gepostet worden ist, mit Manifesto, mit Video vom Anschlag etc. etc. Und das ist auch mit, Paket, meinst du? Ja, und das ist auch bei Twitter mit Hauptgrund gewesen, warum sie angefangen haben, eben mehr zu zensieren. Also und ich frage mich, warum man bei einem Terroranschlag, bei einem Amoklauf, warum man plötzlich 8chan ist dann super böse, obwohl da auch Leute sind, die sich einfach nur über Videospiele unterhalten den ganzen Tag und irgendwie Twitter wird nie drüber geschrieben oder über Facebook. Wann könnt ihr euch das letzte Mal erinnern, dass ihr nach einem Terroranschlag einen Eintrag hattet in irgendeiner Zeitung, wo davon geschrieben wird, ja, der und der und der, die haben auch schon alle hier gepostet, es waren alles Anschläge. Also, ja, Facebook schon, beim Christchurch halt, ne? Da hieß es schon auch ganz viel Facebook, aber natürlich nicht mit irgendwelchem, das wäre ja sowieso das Portal von den weißen Terroristen, so wie hier diese Überschrift schon irgendwie suggeriert. Wenn man sich diesen Artikel so durchliest, dann könnte man halt meinen, so, da ist überhaupt niemand mit geschadet, wenn man diese Seiten einfach dicht macht, weil außer weißen Terroristen stört sich da keiner dran, weil andere Menschen haben da ja nichts von. Genau, die Kiddies können ja weiter spielen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich grauenvoll. Also, dass die Leute ihren Krempel hinposten, irgendwelche Sachen, irgendwas, was mit Leute umbringen und so zu tun hat, das finde ich auch furchtbar. Aber das liegt auch irgendwo in der Natur der Sache. Und dann löscht man es weg und fertig. Aber hier dieses Ganze hier, unsere Journalisten auch noch, ne? Journalisten, die eigentlich wissen müssten, ne, wie was der Wert davon ist, irgendwelche, ne, die eigenen Erzeugnisse irgendwo hin packen zu können, wo andere Leute das lesen können. Dass die immer so von dieser, das alles so rumproblematisieren, als wäre überhaupt die Lösung für alle Probleme, dass man einfach nur Leuten eine Socke reinstopft, weil man das ja schon ausgemacht hat, wer die Bösen irgendwie sind und wo die sich aufhalten. Das Ding ist halt auch, zum Beispiel, wenn du in China bist, in China kommst du nicht auf Twitter, du kommst nicht auf Facebook, aber du kommst auf 8chan und du kommst auf 4chan. Das ist halt auch so ein Ding. Und das vergessen die da auch, dass halt das auch weltweit benutzt wird und halt auch von Leuten in Regimen, wo halt das mit der Meinungsfreiheit nicht so gut dasteht. Wenn dann da irgendeiner schreibt, ich finde meine Regierung doof, ja, wow, böses HR. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Ja, der Kugel hat auch gemeint, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an einen Kugel, ist auch einer von den Anti-Gamergate-Leuten aus Deutschland, jetzt von den Journalisten Anführungsstrichen. Und der hat ja auch gemeint, dass irgendwie Agent die Leute radikalisiert hat. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist vollkommener Humbug. Diese ganzen Unterboards da irgendwie, wo die Leute ihre Memes da irgendwie mit Holocaust-Bezügen und was weiß ich nicht, was alles da irgendwie gepostet haben, das ist alles älter als Gamergate. Und das wird es auch alles noch länger geben. Und wenn es auf 4chan und 8chan nicht mehr gibt, dann wird es irgendwo anders geben. Ja, also vielleicht lassen sich die Leute den Mund nicht verbieten. Kogelman Bär. Darüber hat der Mammon gerade schon gesprochen. Das ist ja dieses mit dem Eigentümer von 8chan. Von dem sie auch ein sehr, sehr, sehr vorteilhaftes Foto gefunden haben, auf jeden Fall. Ja. Schönen Ausschnitt ausgewählt hier. Speichern. Walmart is removing violent and aggressive video game displays from its stores, but will keep selling guns. Aggressive video game displays? Und da würde ich auch auf das Terrorbuch, was ich neulich vorgestellt habe, ein Stückchen zurückkommen. Die meinten dort, dass sowas halt unnötig ist. Aber ja. Vidya soll nicht mehr verkauft werden, obwohl du Studien hast, die zeigen, dass wenn große Videospiele auf den Markt kommen, dass die Mörderraten nach unten gehen. Aber läuft. Also. Genau, hier ist ein ziemlich gutes Buch, was sich darum dreht, dass eben die Verbindung zwischen Videospielen und Gewalt, dass es eine moralische Panik ist. Und das Buch heißt Moral Combat, Why the War on Violent Video Games is Wrong. Ein relativ kurzes Büchlein, was man lesen kann. Hat nur ein paar hundert Seiten. Und also da gehen zwei Wissenschaftler drauf ein und die bringen halt auch ordentliche Argumente. Und wenn ihr jemanden wirklich weiterbilden wollt und die Person halt keine Ahnung von Videospielen hat. Komm, sag mal eins. Wie eins? Ja, gutes Argument. Gegen die moralische Panik. Dass zum Beispiel, wenn GTA rausgekommen ist, dass die Mörderrate bei 270 oder 269 Morde runtergegangen ist, was in Vergleichstagen passiert wäre. Also das wortwörtlich, wenn große neue Videospiele rauskommen, weniger Mord verübt wird. Also, ja. Also, obwohl ich natürlich GTA verteidigen muss, 269. Hat das nicht nur was mit GTA und Videospiel zu tun, sondern den gleichen Effekt gibt es bei Kinofilmen und anderen in Anführungszeichen, ja, Blockbuster. Ich meine, das ist doch normal. Also du musst ja jetzt als Leistungssportler auch erstmal üben gehen, bevor du bei Olympia teilnehmen kannst. Nee, ja, das einfach, was anderes zu tun, als sich auf die Fresse zu hauen. Mal einen Abend lang. Ja, wortwörtlich. Also. Ja, ich meine, dass das totaler Blödsinn ist, da einen Zusammenhang zu sehen, ist schon klar. Das Ganze rührt ja aus der Aussage von Trump nach diesen Shootings, dass er halt gesagt hat, er verurteilt halt, er meint, dass aggressive Videospiele und eine Kultur der Gewalt dafür verantwortlich wären. A culture of violence. Und ich möchte darauf nochmal hinweisen, dass, wo ich das erste Mal gehört habe, fand ich das zwar nicht gut, was er mit den Videospielen gesagt hat, aber the culture of violence, da spielt ja auf eine ganz konkrete Sache hin, und zwar, da geht es um die Gangkultur, ja, und da geht es halt um so Sachen wie MS-13 und andere Sachen in Amerika. Das ist einfach so eine Sache, die sollte man im Hinterkopf halten. Ich glaube, dass mit den Videospielen, das, keine Ahnung, das hätte er sich einfach sparen lassen können. Für die Aufmerksamkeit oder was? Ja, das ist ein bisschen halt auch. Was ihm so auf der Zunge liegt. Ne? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dieses Culture of Violence ist immer eine Sache, die er immer im Zusammenhang mit MS-13 genannt hat. Und ich glaube, darauf wollte er anspielen, das mit den Videospielen. Das ist aber sehr, sehr, sehr positive Auslegung, aber gut. Aber lassen wir so. Also mich hat es auf jeden Fall erinnert an unseren ehemaligen Bundespräsidenten, der ja auch nach irgendeiner Nummer da irgendwie gemeint hat, die Computerspiele sind böse. Und meine Meinung dazu ist klar. Ich glaube, ganz im Gegenteil, jemand, der aggressive Tendenzen hat, der kann sich ein bisschen ausleben bei den Videospielen. Und da möchte ich gerne mal... Das ist, glaube ich, auch eher ein Punkt, ja. Da die Aggressionen abgebaut werden können eher. Mhm. Ja, es ist aber auch nicht nachgewiesen, ne? Es ist genauso wenig nachgewiesen, wie dass da irgendwie Aggressionen aufgebaut würden. Da musst du das Buch lesen, wenn du es genau wissen willst. Ja, genau. Jawohl. Wieder weiße Supremacists. As white supremacists try to remake history, scholars seek to preserve the record. Nein, voll oft ist halt das Gegenteil der Fall, aber egal. Ja. White supremacists want to remake history. Geschichte umschreiben. Das machen Linke auch die ganze Zeit. Alle ideologischen Grüppchen, die weit weg vom Hauptstrom sind, machen das. Also, ja, die Geschichte festschreiben, ne? Mit Gamergate. Was stimmt denn jetzt? Ja, weißt du. Und sicher machen und so, dass das nicht mehr geändert werden kann. Super. Ja, oder die feministische Erzählung, dass Frauen früher Women were treated like cattle. Weißt du? Ja. Nein, wurden sie nicht. Feministische Neuumschreibung und Frischerzählung. Ja, der Razer Aslan hatte so einen kleinen Meltdown diese Woche. das ist ja jemand, der viel unterwegs ist in Sachen Islam, ist halt so wild und ist nicht so schlimm und so. Aber ja, ich sag mal so, seine Aussagen werden ganz stark angegriffen, schon seit mehreren Jahren, von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Und was er zum Beispiel erzählt hat, dass er Islamgelehrter wäre oder so, hat sich herausgestellt, dass das nicht stimmt. Also er hat irgendwie, weiß nicht mehr, hat irgend so ein anderes Ding da irgendwie gelernt, aber eigentlich, und viel von dem Kram, was er halt eben auch erzählt, was irgendwie so wäre, ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Und jetzt ist er hier irgendwie auf Präsident, der Präsident ist ein weißer Nationalist und Terroranführer. Oh Gott. Und seine Unterstützer, alle von ihnen sind per Definition weiße Nationalisten und Terrorunterstützer. Und der Magerhead ist ein KKK-Umhang und alle bösen, rassistischen hier, Scorch, was auch immer. Ich dachte, er kann ja dann wirklich nur KKK sein. Ist klar. And this evil racist scourge must be eradicated from society. Das ist ja Hasssprache tatsächlich mal so ein bisschen so, was da rumkommt. Also, wenn ich dazu aufrufe, dass du ausgelöscht aus der Gesellschaft werden musst, dann weiß nicht so. Und das an den Präsidenten dran klippst, also an seine Unterstützer, ist schon also spalterisch und aufhetzerisch und also der war an dem Wochenende wütend, als er das geschrieben hat. Das kann man rauslösen. Ja, Socke. Boah, ich steckte. Ich finde es halt geil, dass du von allen da Hausdächern runterrufen hörst, wie böse Hate Speech ist. Ich bin ja persönlich der Meinung, wenn jemand richtig wütend ist, soll er das einfach rauslassen dürfen und dass das der Gesellschaft besser tun würde, wie wenn man sich immer zurückhalten muss. Aber ich finde es halt krass, dass der Rest da, dass er das halt auch stehen lässt, dich löscht oder sich nochmal überlegt oder so, weil the evil racist scourge must be eradicated from society. Das ist schon... Tja, der leidet halt immer noch von seinem Trauma. Ja, der Höhepunkt seiner Karriere war ja, dass er bei CNN im Fernsehen ein menschliches Gehirn gegessen hat. Das muss er erst noch toppen. Und das versucht er mit Werbe. Naja, Reza Aslan. Die New York Slimes. Ja, hier haben wir einen Artikel von der New York Times und das ist... das sieht man jetzt, glaube ich, im Archivlink nicht so gut. Aber der Punkt ist der. Wir sehen hier die Original-Headline von der Print-Edition von der New York Times. Trump urges Unity versus Racism. Da geht es auch wieder um die ganze Shooter-Angelegenheit, dass er halt gesagt hat, wir müssen alle zusammenkommen und wir müssen eindeutig sagen, dass das vollkommen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja. Was einfach ganz normale politische Talking Points sind. Das würde jeder Politiker so sagen. Natürlich. Sollte, ja. Ja, nur wenn der Trumpi das sagt, da wird direkt gesagt, so ja, er hat ja nur gesagt wir und er hat nicht gesagt ich und er hat das nicht auf sich bezogen und dann hat er gesagt, okay, wir werden jetzt die Flagge auf Halbmast wehen bis zum 8.8. Ja, und der 8.8., das ist ja wieder Numerologie und 8 ist ja der 8. Buchstabe im Alphabet. Ne? Ich meine, wir kennen das alle. Ne? So, und in diese Richtung hat sich das wirklich entwickelt. Und soweit, dass halt sich Leute bei der New York Times beschwert haben. Und wie gesagt, das sieht man jetzt hier nicht eingeblendet im Archivlink, aber die Headline Trump urges Unity versus Racism wurde geändert in Assailing Hate, but not guns. Also es wurde quasi wieder so gedreht, so ja, er hat zwar was gesagt, aber, ne, über Waffen hat er nicht geredet. Jo. Ich fand das an sich eine sehr gute Headline, ja, weil Trump urges Unity versus Racism. Ich meine, ja, da kann man nicht sehr viel Negatives dran sehen und selbst da musste die New York Times noch einen Spin im Nachhinein sich reindrehen, weil sich Leute darüber beschwert haben, dass die Headline nicht antagonistisch genug war. Unglaublich. Wir haben mal einen Gastbeitrag von Claudia Roth. Wer hat den eingereicht? Ja, der ist von mir. Und von mir auch. Von dir auch. Von mir auch, nee, ja. Aber ich will bei dem Beitrag vorab greifen. Oftmals heißt es, dass ja bestimmte soziale Trends nur in einem Land aktiv sind. Und in diesem Beitrag, wenn wir uns den gleich näher angucken, wird ganz deutlich, dass wenn du einen sozialen Trend hast, sozusagen wie strukturellen Rassismus überall in der Gesellschaft zu sehen, dass so ein Trend ziemlich schnell sich von einem Land ins andere verbreiten kann. Und hier in dem Artikel haben wir die Claudia Roth, die davon spricht, wie die IB vom Verfassungsschutz überwacht wird. Man redet über Christchurch, man redet über den Dayton-Shooter, über El Paso. Und man verbindet das zu einer Anklage mit, wo man sagt, die IB, die sind ja richtig schlimm, das sieht man ja schon, aber die richtige, schlimme, strukturelle, rassistische Ungerechtigkeit findet überall in der Gesellschaft statt und das ist dieses Intersektionale, überall ist Unterdrückung, überall ist Rassismus, überall sind Mikroaggressionen. Und du sagst sie doch über diese Frauen, sondern auch. Und das kommt hier halt besonders stark raus. Und das ist richtig, ich möchte auch gleich mal reinlesen, aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich auch noch was wegschicken, nämlich die Tatsache, das ist ja hier das ZDF. Das ZDF ist Rundfunk. Und eigentlich gibt es ja diese Regelung, dass das ZDF, also dass generell unser Rundfunk halt eben Rundfunk machen muss und nicht Zeitung. Und dieses hier ist irgendwie ein Gastbeitrag von einem Politiker. Also jetzt nicht irgendwie, wir haben dem ein Mikrofon hingehalten und er hat irgendwas gesagt oder so, wie man es aus dem Rundfunk kennt. Sondern das ist eigentlich Ja, ein Meinungsbeitrag, wie man aus der Zeitung kennt, so ein Op-Ed oder sowas. Ausgerechnet, dass das strukturkonservative ZDF letztendlich Claudia Roth ein, da so einen ja, unkommentierten Beitrag auch noch, einen unhinterfragten Beitrag dazu veröffentlichen. Ja, also mich wundert schon allein die Tatsache, dass das überhaupt möglich ist. Also normalerweise, seit wann macht das ZDF das? Weiß das jemand? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Weil, also... Ich bin eigentlich, mein letzter Stand ist, dass diese Trennung da noch in Effekt ist, weil da hat sich ja der öffentliche Rundfunk schon ein paar Mal mit Axel Springer vor allen Dingen gekloppt und hier mit diesem hier Zusammenschluss der Verlagsgesellschaften irgendwie so, wo der Herr Döpfner, glaube ich, auch der Häuptling von ist, vom Springer Verlag. Ja, die spezielle Regeln, die dürfen nicht so, ja, so, wie war das denn nochmal? Ja, die müssen eigentlich alles mit Rundfunkbezug machen. Also hier muss eigentlich ein Rundfunkbeitrag sein. Und also, ne, das wo ist, das dann nur Beiwerk dazu ist. Wo das müssen, das Einzige, was sie dürfen, sind quasi aktuelle Meldungen machen. Also hier so, Meldung gerade eben ist dies und jenes passiert, so. Das dürfen sie machen, aber nicht irgendwelche, ja, keine Zeitung halt, ne, das dürfen sie nicht machen. Und dieses hier, das wirkt für mich schon sehr stark nach einem Zeitungsartikel. Genauso wie diese ganzen super tollen Faktenfinder. Aber ja, auf jeden Fall, ja, ich scroll das hier mal direkt zu... Gab es dazu keinen Fernsehbeitrag? Weil das ist doch immer die Auflage, wenn die einen Fernsehbeitrag haben, dass sie dazu eine Dokumentation machen. Ist das naja, nicht mit Claudia Roth drin. Vielleicht ist hier irgendwas verlinkt hier. 4 Minuten, AfD-Küffhäuser treffen. Aber das kann ja nicht der Beitrag sein hier. Ja, ja, also der Beitrag wurde so nicht gesendet. Ja. Oder 3 Minuten ja. Gewaltsamer Tod eines Kindes am Frankfurter Hauptbahnhof. Ne? Ja, auf jeden Fall hier diese Geschichte, das hat mir mehr Einsatz gegen Hassreden online und offline. Da haben wir schon wieder die Trommel nach, wenn doch bloß die Leute ihre furchtbaren Münder nicht mehr aufmachen könnten. Die hierarchische Unterscheidung von Menschen auf Grundlage ethnischer, kultureller und religiöser Zuschreibung jedenfalls. Und nichts anderes ist Rassismus. Nein, blüb, falsch. Religiöser Zuschreibung. Also... Da gab es von der ARD diese Woche auch so ein Ding, wo sie da mit ihrer Religion angekommen sind und Staatsangehörigkeit, was angeblich Rassismus ist. Also tut mir leid. Also es gibt sicherlich Leute, die meinen, dass bestimmte Leute, die religiösen Gruppierungen angehören, eine eigene Ethnie für sich sind und irgendwie eine unterlegene Rasse oder so, dann ist das auch Rassismus. Aber alleine auf Basis von Religion ist es nicht Rassismus. Religion ist keine Rasse. Ist nicht dem Extremismus vorbehalten, ja. Nee. Also diese komische Sicht auf die Dinge ist dem Extremismus vorbehalten, liebe Claudia, wenn du mich fragst. Dem universitären Humbug-Soziologie-Extremismus. Sie findet oft unterbewusst und niederschwellig in allen Teilen der Gesellschaft statt. Woher willst du das wissen? Kannst du den Leuten in den Kopf gucken? Ja, aber das wissen wir doch spätestens seit Freud, dass alle unbewusst Rassisten sind und ihre Mütter vögeln wollen. Kann man denn an den Handlungen ablesen, angeblich? Struktureller Rassismus ist Teil der Norm, Teil der Norm. Hm. Teil der Norm. Und Bahnhofsklatscher sind nicht Teil der Norm, oder wie? Diese Norm markiert einige als andere, versteht sie eben nicht als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft. Das Ergebnis sind Abwertung, Diskriminierung und Ausgrenzung. Normen aber lassen sich wandeln, Rassismus bekämpfen, mit politischem Willen und den nötigen Ressourcen. Ja, und da läuft es mir kalt den Rücken runter. Da läuft es mir richtig kalt den Rücken runter. Normen. Welche Normen denn? Weißt du, das ist wieder so Deutschland, weißt du, man kommt, egal wie viele Leute aus der verdammten Kirche austreten und so, man kommt einfach nicht weg davon, den Leuten Geld in Rachen zu schmeißen und die hier auch bei so Rundfunkreden da zu beteiligen und bei allen möglichen Sachen zu beteiligen. Sogar in irgendwelchen Gremien für Endlagersuche oder so sitzt ein Vertreter von der Kirche drin. Und das kriegst du aber nicht hin. Aber du kannst den Leuten ihre Einstellung aberziehen mit dem richtigen politischen Willen und den nötigen Ressourcen. Ja, das Blank Slate-ism, also Blank Slate Und der Wille, den, also die Idee, dass man, wenn man denn nur wollen würde, mal mit Social Engineering die Leute umerziehen könnte. Und die Idee ist, dass es Hate Speech überall gibt und dass wir ein strukturelles Rassismusproblem haben. Und voran in dem Artikel, also bevor das hier gefordert wird, wird über eBay gesprochen, wird über Christchurch gesprochen, wird über El Paso gesprochen, wo ich mir denke, hat die, als sie davon erfahren, hat sich gefreut und dann hingesetzt und das hier geschrieben, so hat sie sich gefreut, jetzt kann ich Ressourcen einwerben gehen und ich guck mal, wer meinen Artikel übernimmt, ich rufe mal meinen Sekretär an und der soll mal rumtelefonieren, wer von mir die Rede haben möchte oder meinen kleinen Beitrag, meinen Debattenbeitrag, den man abdrucken könnte. Also ich finde es ein regelrechter Skandal, also ja. Wortwörtlich. Aber der Artikel hier. Ja, antirassistische Aufklärungs- und Präventionsarbeit intensivieren und verstetigen allen voran in den Schulen. Ja, super, Mädchen. Und da hast du dann die Leute, die den Kindern, den Männern da erzählen, dass sie alle Unterdrücker werden oder was? Und das Ding ist, das, was sie hier vorschlagen, dieses toxische Maskulinität, was ja da mitschwingt, das sagt sie selber nicht, aber toxische Maskulinität, Intersektionalismus, wenn du das an die Schulen bringst, dann werden wir hier mehr auch solche Amokläufe haben, da bin ich mir sicher. Ja, wenn du das nur stark genug in die Schulen, in die Köpfe reinbringst von den jungen Herren, die da herangezogen werden, ja, und dann werden das Rückverhands auch sehr. Auch generell, dieses ganze, die Leute dürfen da nicht mehr drüber reden. Das ist alles Hass, alles Rassismus. Die dürfen nicht mehr über Religion reden, die dürfen nicht mehr über diese Ideologie reden, die dahinter steht, weil das ist alles Hass und Rassismus. Dürfen die nicht mehr drüber reden. Ja, was bleibt den Leuten dann noch? Was bleibt den Leuten dann noch übrig? Dann bleibt den Leuten sowieso nur noch Gewalt übrig. Aber das wollen sie auch wieder nicht wahrhaben. Es braucht dringend mal Einsatz gegen Hassrede, online wie offline. Und Initiativen zur Deradikalisierung. Ja, von wem denn? Von dir oder was? Weil dieses ganze Gelaber hier von wegen so, ja, wir kommen jetzt mit unserer NGO-Flut und diesen ganzen Schwachmaten, die da bei Twitter alle möglichen Leute beleidigen und machen, was sie wollen irgendwie und den Welterklärer geben, obwohl sie nichts kapiert haben, Mitte 20 sind irgendwie und die erklären uns dann allen die Welt, alles andere dürfen, alles andere ist böse und Hass. Und das soll dann zur Deradikalisierung beitragen, oder was? Spätestens hier kommt struktureller Rassismus ins Spiel und der ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft in Form eines mal lauten, mal leisen Grundrauschens war und ist kultureller, ethnischer und auch antimuslimischer Rassismus für viele Menschen in Deutschland schmerzhafte alltägliche Erfahrung an den Universitäten, in den Personalabteilungen, auf den Wohnungsmarkt. Rassistisch bedingte Machtstrukturen haben System. Ja, Wahnsinn. Also ich wollte nur sagen, wenn es nur auf Twitter wäre und so weiter, beziehungsweise es ist zwar nur auf Twitter, aber es ist eben von so vielen, von einigen Leuten so konstant, dass es so ein Grundrauschen ergibt, dass dann eben, ja, wenn es dann mal lauter wird oder so, die entsprechenden Stimmen nach vorne bringt. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also prinzipiell würde ich sagen, klar, dass viele Leute das nicht ernst nehmen oder so, wenn das auch nur da stattfindet und das irgendwie von so einem kleinen Teil der Bevölkerung nur besprochen wird oder so. Aber das sind ja immer die gleichen Leute mit immer den gleichen Thesen und so weiter. Und das Grundrauschen hat dann eben auch nur eine Tonfärbung oder so. Ja, also das einzige Grundrauschen, was ich hier wahrnehme, ist dieses, oh mein Gott, die Leute können ihren Mund öffnen. Hilfe, Hilfe, alle Entdeckungen. Zivilgesellschaftliche Organisationen auf jeden Fall, will man hier nicht, dass die ihre Mittel verlieren. Zivilgesellschaftliche Organisationen ist auch ein Codewort für Amadeo-Antonio-Stiftung auf jeden Fall. Das ist auch Quatsch, ey. Und vielleicht noch irgendwelche Gewerkschaften oder so oder irgendwelche anderen Schlaumeier. Irgendwelche intersektionalen Thinktanks, ich sag's. Blockfahrtgesellschaft gibt es. Und in Deutschland sind wir halt vollkommen ungeschützt. Die ganzen Ideen, wo in den USA eine Gegenrede entsteht, wenn SJW-mäßige Theorien rumgesponnen werden, wie Critical Whiteness Studies etc., das hast du nur an den Unis, aber jeder protestiert. Und hier kannst du es an der Uni aufbauen, niemand interessiert es. Da guckt jemand zu Boden. Ne? Jeder guckt weg und alles ist in Ordnung. Und dabei ist es halt unglaubliche, spalterische Rhetorik, die einfach das gesellschaftliche Wohlwollen kaputt macht. Ja, du kannst es quer durch die Medien hier tragen, wie du hier siehst, ne? Und ja, was sonst. Und übrigens zu dieser zivilgesellschaftlichen Organisation nochmal, liebe Frau Roth. Also, wenn deine zivilgesellschaftliche Organisation mit einem Wegfall staatlicher Finanzierung nicht mehr existiert. Was ist denn das für eine zivilgesellschaftliche Organisation, bitte? Das nur mal so als kleine Anmerkung. Ich muss die Kohle streichen, mal gucken, wer noch hingeht. Also. Ja, also wenn das komplett auf staatliche Finanzierung ausgelegt ist und den Leuten da von höchster Stelle gefällt, dann ist es keine zivilgesellschaftliche Organisation, es ist eine staatliche Organisation. Punkt. Im Grunde sagt sie ja eigentlich nur, dass sie Geld für PsyOps der Grünen möchte, um ja. die Gesellschaft zu beeinflussen. Das ist es im Grunde. So, da ist ein Amoklauf und dann geht man hin und sagt, ja, ich habe hier und da eine PsyOp und damit können wir die Leute indoktrinieren, gib mir die Leute, wenn sie jung sind und dann können wir die richtig auf Kurs bringen. Das ist das, was es sagt. In der Breite, oh mein Gott. Ja, da wird das so krank. Strukturellen Quatsch, das ist irgendwie alles nicht sehr greifbar. Fangen wir bei uns an, sprechen wir den Betroffenen nicht ab, betroffen zu sein. Ja, tut mir leid, manchen Leuten spreche ich das aber ab. Sondern höre ihnen zu, ich habe denen zugehört und ich glaube es ihnen nicht, eventuell diversen Leuten. Nicht allen, aber also tut mir leid. Alle möglichen Leute benutzen das als Waffe. Dass die Menschen, ja. dass die Menschen aufhorchen, wenn man ihnen sagt, so, oh, hier, guck mal, wie böse ich behandelt werde. Das benutzen manche Leute als Waffe. Das ist so. Das wird auch immer so bleiben. Und da kann man nicht einfach nur hinhören und nicken. Es gibt Leute, die Leute beschuldigen, falsch beschuldigen. Aus irgendwelchen Gründen gibt es auch immer, wird es immer geben, hat es immer gegeben. Und deswegen kann man nicht einfach nur hinhören und nicken. Das geht leider nicht. Tut mir leid, Frau Roth. Reden wir strukturellen Rassismus nicht klein? Ja, strukturellen Rassismus. Ja, in den Ritzen ist ja drin der strukturelle Rassismus wahrscheinlich. Aber reden wir nicht klein und machen wir uns nicht lustig, auch wenn es lächerlich ist. Ja, unser Verhalten, unsere Privilegien. Ja, was sollen die anderen mal auf ihre sollen die anderen mal auf ihr Verhalten und ihre Privilegien gucken? So. Du kannst genauso sagen. Wie, ist es nicht okay, das denen zu sagen? Sind es andere Menschen? Sind es die anderen? Und wir sind die? Ja, okay, alles klar, Frau Roth. Die anderen haben Privilegien und die sollten sie mal checken. wenn nur Milliardäre wie der Epstein endlich mal sein Privileg gecheckt hätte und dann das Geld abgegeben hätte, dann wäre mit den 99% der Gesellschaft, dann wäre alles schön und in Ordnung. Privilegien checken. Der Epstein hat bestimmt gesagt, so Johnny, wir sind im Eimer. Ich brauche eine neue Identität. Und halten wir uns aber stets vor Augen, wie eng Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung, Intersektionalismus-Alarm verworben ist. Insbesondere Sexismus. Der furchtbare Sexismus. Ja, es steht nicht offen Intersektionalismus drin, aber das ist das, was gemeint ist. Also. Ja. Damit genug davon. Leider nicht. Das wird immer weitergehen. Ja, das stimmt. Aber jetzt von diesem einen Artikel. Das ist selbstredend, ey. Also. Ja, eben als Grundrauschen wird jetzt, das immer weitergehen. Jetzt hört mal zu hier. Ne? Hört mal zu. So, checkt ja. mal eure Privilegien. Ja. Der sagt euch jetzt was. Achso. Ist das etwa wieder so ein böser ZGI-Fake-Account, der nur die Leute aufstacheln will? Genau. Oder echt? Ich glaube schon, ja. Der hat so einen Checkmark. Das bedeutet doch Satire-Account, oder? Also das bedeutet zumindest, dass Twitter seine Meinung für richtig empfindet. Sonst würden sie ihm das Checkmark entziehen. So wie andere Akteure, nicht wahr? Ja, es ist der geprüfte Aras, ist das. Ja, auf jeden Fall eine deutsche Mutter sagte heute vor McDonald's zu ihrem Kind, als eine Flüchtlingsfamilie vorbeiging, das sind Flüchtlinge, du darfst nicht mit ihnen reden oder spielen, weil sie böse sind und immer ein Messer mit dabei haben. Spiel nur mit Deutsche. Hashtag Rassismus. Hashtag Reinbart. Hashtag AfD. Moment mal, gibt es ein McDonald's im Rheinland? Scheinbar, es wird von der AfD betrieben, mit Rassismus. Total echt und glaubwürdig. Total echt und glaubwürdig, ja. Vor allen Dingen, wer kennt sie nicht, diese nationalistischen Eltern, die immer zu McDonald's gehen? Ja. Oder zum Dönermann. Die Ami-Fritten und die Besatzer draußen trinken. Vor allen Dingen, weil sie böse sind und immer ein Messer mit dabei haben, hat der Aras Angst, dass oder hat die Mutter vielmehr Angst, dass das Kind das Messer nicht teilt mit dem anderen Kind, oder wie? Ja. Den Burger. Den Burger isst man auch mit den Händen, Flüchtlinge. Lernt das mal. Lernt mal unsere deutsche Kultur hier von McDonald's kennen. Ich hab den Bacho lieb, den Aras. McDonald's und es gibt auch Burger King. Wegen der Schleichwerbung. Taco, Taco, Taco, Tac. Au. Oh. Schüsse in Moschee, 70 Jahre alter Mann überwältigt der Angreifer von Oslo. Ja, von der Schussattacke habe ich auch gehört. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, erstaunlich, dass das nicht auch in denselben Zusammenhang gebracht wurde, ne? Das kommt vielleicht noch. Bitte keine Moscheen schießen gehen. Bitte nicht. Das bringt alles nicht. Das ist dann schon relativ stark religiöser Hass, ne? Ich meine, auch wenn es da jetzt keinen Begriff für gibt oder so, Religionsrassismus oder so. Ich hätte nur meine selbe selben Liste sozusagen, wie das mit den Hautfarben und so. Wie die DDR Asylbewerber als politisches Druckmittel nutzte. Hier geht der Boris Reitschuster, der auch einen ganz interessanten Twitter-Account hat, also gerne folgen, ein Stück weit darauf ein, wie sozusagen Migration, Massenmigration halt auch als Waffe eingesetzt werden kann. Und man schaut sich halt etwas den syrischen Bürgerkrieg an, weil halt sehr viele Gerüchte verbreitet worden sind, dass Deutschland wegen Überalterung viele Flüchtlinge braucht und deswegen haben sich sehr viele Menschen auf den Weg gemacht und man weiß bis heute nicht genau, wer die Gerüchte so stark gestreut hat. Weiter hast du verschiedene Organisationen, die mit Megafonen rumgelaufen sind und Flugblätter verteilt haben und Broschüren. Manche von denen sind bekannt, manche nicht, die eben Anleitungen ausgeteilt haben, wie man einfach nach Europa kommt. Plus, was der Artikel auch aufgreift, ist, dass eben im syrischen Bürgerkrieg erst nach dem Eingreifen Russlands sehr stark die Gründe für die Flucht halt noch mehr zugenommen haben und eben sehr viele Flüchtlinge erst nach Eingreifen Russlands gekommen sind. Und man setzt das halt historisch in Verbindung mit einem Vorfall, wo eben die DDR viele Flüchtlinge über die Grenze geschickt hat und man in Deutschland halt war man so, ja, wir wollen liberaler sein. Die Grenze war von der DDR nach der BRD sozusagen sehr durchlässig, extrem durchlässig und deswegen hat man sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, die da kamen. Und man hatte damals im Kalten Krieg, wusste man, dass das eine Strategie war zur Destabilisierung der Bundesrepublik. Und der Artikel insinuiert eben, dass das zwar noch nicht vollkommen bekannt ist, dass aber eben 2015 eventuell die Flüchtlinge auch als Migrationswaffe von manchen Staaten gesehen werden konnte. Also die Türkei zum Beispiel hat Geld von der EU rausdrücken können. Und generell, jedes Mal, wenn Flüchtlingsstrom unterwegs ist, ist es natürlich für die beteiligten Staaten immer so ein Stück weit, sagen wir mal, Verhandlungsmasse. Und da gibt es ein ganz gutes Buch zu dem Thema Weapons of Mass Migration, Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy von der Frau Kelly Greenhill. Die geht da auf vergangene Fälle von Massenmigration ein, wo eben, ja, so Weapons of Mass Migration ist ein bisschen überzogen, aber sie geht halt darauf ein, wie Flüchtlinge politische Verhandlungsmasse werden und wie eben man das auch taktisch geschickt einsetzen kann. Also ja, da habt ihr es. Wobei man sagen muss, dass die Replacement Theory ein ziemlich umstrittenes Thema ist. Es gibt auch einige UN-Programme, die ähnlich klingen, die aber einen total anderen Anwendungszweck haben. Also das ganze Thema, das ist eine Begriffsverwirrung hoch 10. Ja, das sowieso. Generell geht es ja auch darum, Migration, legale Migration, illegale Migration, das wird ja alles total vermischt. Ja, und Wirtschaftsmigration ist ja auch nicht immer schlecht. Ja, also das ganze Thema ist so vergiftet, man kommt da einfach keiner vernünftigen Diskussionsgrundlage mehr, was irgendwie es, vernünftig wäre, es was ist, ein vernünftiger Rahmen wäre. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn viele Leute mit der Regierung eines Landes unzufrieden sind, sind sie eher dabei, eben das Land zu verlassen. Wenn dann die Grenzen dichter sind, dann hast du eher Druck auf die Regierung, dass sich was ändert. Das kann manchmal positiv, manchmal negativ sein. Aber zum Beispiel, wenn du Mexiko, USA, wenn du die Grenze anguckst, wenn die Grenze weniger durchlässig wird, dann hast du mehr Druck auf die mexikanische Regierung, eben bessere Zustände zu schaffen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein sehr viel facettenreiches Thema. Also, ja, Kommentar. Ja, das Thema ist sehr, sehr, ja, da steigen wir jetzt am besten nicht ein. Kommentar, warum einer der besten Asylanwälte des Landes seine Kanzlei schließt. Wäre es... Meine Bilanz ist erschreckend und ich mag nicht mehr. Seit 2015 seien so gut wie alle seine asylrechtlichen Revisionen zurückgewiesen worden. Wäre es bloß eine kleine menschliche Privatsache, dass sein Anwalt und Vater sich beruflich zurückzieht, um die hoffnungslosen Flucht- und Migrationsbiografien zu verarbeiten, denen er zunehmend vergeblich versuchte, eine gute Wendung zu geben und sich seinen beiden Kindern zu wenden. Es wäre darüber nicht viele Worte zu verlieren. Doch der Asyl- und Fremdrechtsexperte Frühwirth ist mit seinem Befund nicht allein. Dass Richter und immer öfter auch Höchstrichter sich fast überschlagen, um kategorische politische Nein zu Flüchtlingen und Einwanderung in Bescheide umzusetzen und das, was die Würde des Menschen ausmacht, antastbar geworden ist, beklagen viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Also da gibt ein Migrationsanwalt auf in Österreich. Ja. Ich sage mal ganz kurz guten Abend und dann sage ich irgendwie, ist denn nicht auch der österreichische Rechtsanwalt und Richter und andere Akteure der Justiz, sind die nicht ans Recht gebunden? Müssen die nicht irgendwie nach Gesetzen entscheiden, ob da jemand Asyl bekommt oder nicht? Ist mir gerade ein bisschen unklar, kommt mir ein bisschen vor, wie das Kind, dem das irgendwie sein Spielzeug irgendwie nicht kriegt und dann weinend weggeht und sagt, nee, mit euch bin ich nicht mehr. Ja, ganz einfach so den Anwaltstricks irgendwie den, wie soll man sagen, den Schneid abgekauft haben oder so. Mit einem Gesetz. Im Chat gerade, aber hallo, die Würde des Menschen ist antastbar. Geh mal ins Freibad. Wir haben doch jetzt alle gelernt, dass im Freibad nichts passiert ist, Abel. Jetzt hör mal auf. Ah, das ist nur in Düsseldorf, oder? Nein, in Düsseldorf ist eben gar nichts passiert. Ich habe gelernt, dass es McDonald's im Freibad gibt. Ja, ihr seid alle reingebadet, so. Aufruhr im Freibad, woraus ein Terrorakt gemacht wurde, war eher ein Jugendstreich. Zeigt der Monitor um 21.45 Uhr. Massenmigration ist gut und friedlich. Das Erste. Habe ich das richtig vorgelesen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wem ich da jetzt glauben soll. Der Bademeisterin, die gesagt hat, man habe ihr gesagt, sie soll sich verpissen oder man würde sie an die Wand klatschen. Oder ob ich den abwiegelnden Bürgermeister von Düsseldorf glauben soll. Wenn wir doch nur jemanden hätten, der das vor Ort irgendwie recherchieren könnte. Immerhin hat die Polizei den Laden jetzt zugemacht. Oder wir haben den frühzeitig geschlossen. So. Von daher sollte man davon ausgehen, dass es dafür auch einen Grund gab. Aber Monitor, der Ärzte hat herausgefunden, dass die Polizei keine verlässliche Quelle ist und die das voreilig geschlossen haben. Nein, ernsthaft, steht im Ding drin, dass die Polizei keine verlässliche Quelle ist. Das ist schon mal irgendwo gehört, Ich glaube, die Polizei hat gar keinen Account bei links unten in die Medien aus, glaubt ihr? Ja. Nee. Das sind keine Antifaschisten explizit, also müssen es wohl Faschisten sein. Also ich glaube, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und was der Monitor auch gemacht hat, ist eine Umfrage. Eine Umfrage und die meisten Leute haben gesagt, nee, mir ist im Bad noch nichts passiert. Ja, und deswegen ist das alles Lüge. Ja, und dann haben sie im Monitor haben sie dann die Leute gezeigt, die sie gefragt haben, oder wie? Oder das noch heute? weiß ich nicht, den Beitrag selber habe ich mich nicht angeguckt, nur den Abriss gelesen. Ja, ich habe auch den Abriss gelesen und ich fand es halt klasse. Vertrau nicht der Polizei, also der Polizeimeldung. Ich meine, ja, die können ja auch mal einen Fehler machen und alles und so, aber ich finde es irgendwie echt, ich finde es interessant, einfach. Ja, wissen wir das? Mammon? Oh, achso, das war ich schon gemutet. War gemutet. Das ist auf jeden Fall ominös. Ja, da waren wohl. Das hätte in Malta misshandelt. Wow. Ja, da haben wohl einige Leute das ein bisschen übertrieben mit der Dramatik der Darstellung und meinten, das würde dann echter irgendwie aussehen, wenn sie die Leute verprügeln würden oder so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch von den Flüchtlingen welche waren oder so, aber die Szenen an sich waren dann doch ein bisschen zu hart und da sind wohl auch irgendwie Leute zu Schaden gekommen, leicht, dass sie das dann irgendwie mal überdacht haben, ob sie das nicht ändern sollen. Ja, ich habe nicht so intensiv gelesen, ein bisschen später heute, dem Artikel. Aber es ging auf jeden Fall um den Film und um die realistische Darstellung. Ja, und realistisch ist das ja irgendwie gar nicht, ne? Wenn die misshandelt werden, irgendwie, wenn die irgendwie auf dem Boot gesetzt und in Italien wieder abgekippt. Eine schwangere Frau sei in Panik geraten. Bei den Betroffenen habe es sich um Nichtschwimmer gehandelt. Es tut mir leid, was sind das für Idioten, die Nichtschwimmer für eine Szene auf See anheuern und noch dazu eine echte schwangere Frau nehmen, statt einer anderen einfach ein Kissen unter billiger. Ihren Kaftan zu schieben. Ist ja wohl unglaublich. Realistischer. Keine Ahnung, woran das gelingt. Oh Gott. So, Produzenten sind nicht schuld, haben sie gesagt. Aber immerhin haben sie Schwangere wieder an Land gebracht. Ist doch lieb. Ist doch gar nicht so schlimm. Unter den Betroffenen waren demnach 4 Kinder. Ups. Ich verstehe. Story. Also die haben einen Film gedreht, wo es um Flüchtlinge im Mittelmeer geht und haben als Statisten echte Flüchtlinge genommen und die haben die in Boote gesetzt, obwohl die nicht schwimmen konnten. Also und dann haben sie das Ganze realistisch darstellen wollen und die verprügelt. Boah. Ja, so eiskalt muss man erstmal sein. Ich weiß gar nicht, was das misshandelt in diesem Fall überhaupt bedeuten soll. Also stehe ich ja auch nicht so richtig drin, oder sehe ich das falsch? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Nicht aufs Klo gehen, haben sie lassen. Das ja, ich denke, das ist diese Misshandlung, ist 6 Stunden lang ohne Trinkwasser in der prallen Sonne auf einem Boot fahren muss. Der Gang zur Toilette wurde ihnen demnach verwehrt. Ja. Ist natürlich schwierig, zur Toilette zu gehen, wenn du 6 Stunden lang auf einem Boot bist. Also wenn das, weiß ja nicht, ob es eine Toilette oder einfach, hat, oder je nachdem. Ja, aber eben, man kann natürlich auch einfach den Hintern über den Rand. Aber immer noch besser als, wo war das? In einer Kleinstadt, wo die Antifa das Rathaus mit Scheiße beschmiert hat. Ja? Da hätte die Antifa lieber mal 6 Stunden irgendwo gesessen, ohne aufs Klo zu dürfen. Es war keine Dokumentation, sondern es war wirklich ein Filmdreh. Also da wirklich ja, gut. Wenn es nicht echte Flüchtlinge, sondern ich sag jetzt mal Laienschauspieler gewesen wären, die es schon mal vorher gemacht haben, dann wären diese ganzen Probleme nicht aufgetreten. Deswegen kann ich mir einfach nur an den Kopf fassen, welcher Idiot ist auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Der Realismus stand ja da. Also. War vielleicht so ein Dogma. Ja, genau, Dogma oder ein hier Mel Gibson-Film. Halt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wie hieß denn nur? Diese Handycam-Filme. Ja, Found Footage, ja. Ja, ne, also ich meine, was, also da muss man wirklich halt, ich meine, Malta ist ja ein Drehort, da werden viele Filme gedreht, ne? Da gibt es viel Infrastruktur für Filme und die wollen auch, dass da Filme gedreht werden, weil so Geld ins Land kommt, aber dann sollte man vielleicht auch gewisse Normen, also dass man nicht einfach irgendwie Leute aus dem Aufnahmelager locken darf mit einem Brotkanten und die dann. Es waren bestimmt kapitalistische Amerikaner, die sind gekommen und haben sich die Flüchtlinge einfach genommen. Nee, es war ein italienischer Film, Mann. Ja, es war nicht kapitalistische Amerikaner, es war ein italienischer Amerikaner. Italienisch-amerikanische Kapitalisten, Schweinesäcke. Ja, auf jeden Fall hier, Werder stoppt Verkauf von Pokalschal. Und zwar gab es ja das Pokalspiel Werder Bremen gegen Delmenhorst. Und da sollte es einen Schal mit dem Aufdruck auf gute Freunde geben. Und auf gute Freunde ist natürlich falsch, moralisch verwerflich, wie jeder weiß. Weil Fangruppen von Werder Bremen haben sich darüber aufgeregt, dass einige Fans von Delmenhorst den Richtlinien da irgendwie vom Verein nicht gerecht werden würden, irgendwie bla bla. Also prinzipiell schon, aber nicht mit den Delmenhorstern. Ja, genau, Delmenhorst, also das ist ja quasi das Frankfurt von Norddeutschland, wie jeder weiß. Aber auf jeden Fall, und was halt eben auch war, auf gute Freunde wäre irgendwie eine Anspielung an irgendwas von bösen Onkels, was natürlich auch total... Gute Freunde kann niemand trennen. Verlorene ist ja von, Liebe. Ist ja von den bösen Onkels, kennt man auf ja. Auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf gute alte Götter Freunde. Und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, darauf, was einmal war, darauf, dass alles endet und auf ein neues Jahr. Hey, hör mal auf, wir kriegen Ärger wegen der Lyrics. Genau, es guckt uns kein Werder Bremen-Fan mehr zu, nur wegen dir. Aber auf gute Freunde soll heißen, wir trinken drauf, oder nicht? Ja, das ist ein Party-Lied. Das ist nicht in der Kritik, ja? Nein. Ja. Okay. Also habe ich das richtig verstanden. Alle Frankfurter Fußballfans kaufen jetzt die Werder-Schals wegen auf gute Freunde. Wegen dem Stopp der Verkaufen. Und deswegen haben die den Verkauf. Ja, sind sie jetzt besonders teuer wahrscheinlich, die Schals. Ja, viel Pressung. Irgendwie hat die Geschichte für mich so einen Schalen nachgeschrieben. Ja, für mich auch. Oh Mann. Achso, ja, der war ja auch von mir. Der Ali ist wieder da oder noch da oder so. Auf jeden Fall hat er ja mal so einen Rücktritt angekündigt von Twitter. Hat es aber nicht wirklich angetreten. Und jetzt hat er sich hier mit Bento angelegt. Ich glaube, ich muss ihm auch nochmal beibringen, dass man solche Artikel am besten ins Archive packt, damit die Leute keinen Klick kriegen für ihre Scheiße, die sie geschrieben haben. Und in diesem einen Fall hier gibt es hier von Bento einen Artikel, warum eine Klasse ohne Allmanns das Beste für mein Kind war. Und der Ali sagt hier vollkommen zu Recht, dass wenn die Ausländer so einer Klasse die Mehrheit sind oder es gar keine Deutsche gibt, dann wie sollen die Leute dann vernünftig Deutsch lernen? Ja, aber wir haben doch auch letzte Woche gehört, dass es sowieso ein viel zu großer Fokus auf das Deutschlernen gelegt wird in Deutschland. Und dass das ja auch, also ja, ohne auch geht. Dabei, ja, stimmt natürlich. Ja, macht Sinn. Das ist echt. Aber jetzt überleg doch mal, wenn du nicht richtig Deutsch lernst, wie kannst du denn dann erkennen, welche Sachen von bösen Onkels sind? Das kann sich an ihr so hinhalten hinterher. Merkst du dann naja, alles, was hasserfüllt klingt, ist von dem bösen Onkel. Und alles, was irgendwie fröhlich klingt, ist von Franz Beckenbauer. Das ist einfach zu merken, oder? Ja, die Frau Rakete war ja bei Dunja Hayali zusammen mit dem Chef von den Grünen, Herrn Habeck. Ich habe mir die Sendung nicht angeguckt, aber es gab auf jeden Fall viel Gerede drumherum und einer von den Sachen, die ich sehr drollig fand, war hier, also drollig, irgendwo auch traurig, von dem Kanal Sea-Watch, also dem Twitter-Account Sea-Watch, der hier zitiert, haben Sie Verständnis für Leute, die sagen, wir können nicht alle aufnehmen? Fragt Dunja Ayali und Carola Rakete antwortet, eigentlich nicht. Das war deutlich. Ja. Die Frau, also was ihr hier so den grünen Ansatz von dem T-Shirt seht übrigens, wenn man da jetzt weiter runterschwenken würde mit der Kamera, würde man eine stilisierte Sanduhr in Schwarz in einem Kreis sehen. Also das Emblem von, wie heißen die? Future Dingsbums da in England? Extinction Rebellion. Ach so. Also von einer radikalen linken Bewegung, die gerne uns ins Mittelalter zurückschicken möchte, damit wir den Planeten retten. Nur mal so. Also man ja, kann auch durchaus mit verfassungsfeindlichen Symbolen auftreten. Also natürlich ist das. Habe habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist dieser Linksliberalismus und bitte keine rote Angst, ja? Ja, aber ist ein roter Angst-Trainer-Stream. Da habe ich auch schon mal ein Buch gelesen, Total Liberation von Stephen Bess. Der hat auch ein Buch über Postmodernismus verfasst. Der hat auch sehr gut über den Deep Ecological Marxism gesprochen. Und er hat die Welt mit einem Gulag verglichen und er meinte, dass ja, dass Gewaltverzicht nicht unbedingt gut ist, weil die Welt ausstirbt und die Menschen die Erde zu vernichten und dass Todesdrohungen gegen Wissenschaftler zum Beispiel, die an Tierversuchen arbeiten, dass man damit ziemlich guten Erfolg hat und ja, so Sachen. Daher kenne ich Extinction Rebellion. Also in dem Kontext habe ich das erste Mal was von denen gelernt. Also postmoderner Philosoph, der Ökomarxist ist. Also, und man muss sich ja mal das Umgekehrte vorstellen. Wenn da jetzt, keine Ahnung, der Tichy säße, der Don Alfonso, der Dusan Wegener, der Henrik M. Broder und sagen würde, und man würde ihn fragen würde, haben Sie denn Verständnis für die Leute, die sagen, wir können alle aufnehmen? Und der Broder oder wer auch immer würde dann sagen, nee, eigentlich nicht. Dann wäre das natürlich böser Nazi. In Stuttgart lässt man sich jetzt treiben von den Stickoxidwerten oder sowas, glaube ich. Jetzt? Schon lange, oder? Ja, schon länger, ja, genau. Und bremst den Verkehr noch weiter aus. Das heißt, da wird jetzt in der Innenstadt oder ja, im Großraum in Stuttgart nur noch 40 km/h gefahren werden dürfen. Ja, aber sind die auch nicht oder so, aber ja. Aber sind die Autos dann nicht länger in der Stadt unterwegs? Ja, das hilft vielleicht nicht, ne? Könnte sein. Ich habe vor allem auch, ich habe heute. Regen, wird man nasser, wenn man schneller läuft oder weniger nass? Ich habe heute am Bahnhof in Frankfurt ein Plakat gesehen für die Cruise Days in Hamburg. Da legen in Hamburg ganz viele Kreuzfahrtschiffe von ganz vielen Reedereien an. Und dann habe ich mir das Fahrverbot in Hamburg zurück in Erinnerung gerufen. Dachte mir, ja, das bringt es natürlich, wenn man irgendwie die größten Dreckschleudern des Planeten einlädt, um da irgendwie Corso zu fahren. Aber die Bürger der Stadt dürfen bestimmte Straßen nicht mehr mit ihrem Diesel befahren. Ich denke, das ist eine gute Strategie. Spitzenmäßig und so gerecht. Kommt denn hier nochmal? Ja, und das war ja diese Woche war ein Klimagipfel in Lausanne in der Schweiz. Da haben die Teenager von Fridays for Future sich getroffen. Greta war auch da. Und dort hat man über die Zukunft gesprochen. Aber irgendwie lief das wohl alles nicht so rund, weil es haben sich zum Beispiel die Teilnehmer beschwert, dass die Schweiz halt nicht in der EU ist, dass deswegen es schwierig ist, man muss halt Geld zahlen, wenn man surfen will im Internet, weil es kein Roaming gibt. Da waren die schon mal ganz angepisst. Dann war das ja auch, dass die Schweiz so teuer ist, hat denen vorher keiner gesagt anscheinend. Die armen Delegierten aus Osteuropa konnten sich kaum irgendwie einen veganen Burger kaufen, weil das alles so teuer war da, hat man ihn, also man könnte das auch vorher mal recherchieren oder vielleicht den Kongress wo machen, wo es halt nicht so teuer ist oder wo es Roaming gibt, aber anscheinend haben sie da vorher nicht drüber nachgedacht. Und es gab eine Besonderheit, das sehen wir hier auch in dem Bild, Wolke. Wenn man sich unwohl fühlt, dann formt man mit beiden Händen ein Dach über dem Kopf. Ich glaube, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was wir da sehen, oder ob das hier ein Herzchen ist, was die Dame oder der Herr da über den Kopf formt. Auf jeden Fall, sobald das jemand tut, hat er Rederecht. Also dann muss der Redner, der vorne gerade was gesagt hat, einen Moment Pause machen und derjenige kann nach vorne kommen, vor dem Plenum reden. Man kann sich also vorstellen, mit welcher Geschwindigkeit sich der Diskurs da bewegt. Ja, und das, liebe Leute, ist der Grund, warum wir bei den Weltraumaffen keine Videos haben. Damit man nicht sehen kann, wer gerade ein Dach über den Kopf macht. Ja. Nee, wir haben so Tasten, Dach über dem Kopf, Brett vor dem Jazzhands, Kopf. Schweigefuchs. Also wir geben uns die Sachen dann gegenseitig. Ja, aber das mit dem Dach über dem Kopf, ich glaube, das war auch so ein Ding von Occupy. Das ist wohl, mir hat man auch, ich habe das ja auf Twitter auch angesprochen, dann hat man mir auch gesagt, dass das im Hambi super funktioniert hätte. Ja? Also das hätte im Hambi überhaupt keine Probleme bereitet. Da hätten sie es nämlich genauso gemacht. Außerdem gab es wohl Stress, weil die einen sagen, wir wollen halt wirklich irgendwie Forderungen oder einen Forderungskatalog ausarbeiten. Die anderen wollten über ihre Gefühle mehr reden, weil Gefühle ja ganz wichtig sind. Nur bei einem Kongress über Umweltfragen weiß ich nicht, ob man da über seine persönlichen Gefühle reden muss. Aber ja, aber jetzt überleg doch mal, die ganze Umwelt, die nimmst du ja nur durch diese zwei Löcher in deinem Schädel wahr und diesem Ding, was da in deinem Schädel drin ist. Von daher, ja, also ich meine, nach mir die Sintflut, ne? Also wenn es dem Ding nicht gut geht, dann brauchst du dich doch auch um die Umwelt nicht mehr kümmern. Ja, der Zuhörer Amazing Huppi Fluppi hat das schön zusammengefasst mit den Worten Holiday in Cambodia, dit wär wat für die Leute da. Hm. Ja, aber da können komm. Sie dann mal sehen, wie das ist mit einer Knarre im Rücken und der Schüssel Reis am Tag, wie schön das Leben sein kann im Kommunismus. Aber ohne konkrete Forderung, wo will die Bewegung hin? Also, das ist dann, ich... Ja, erstmal Machtergreifung und dann, ja, dann kommen halt die richtigen Leute. Ah, das sind die richtigen an der Macht. Und dann wird die Revolution, werden die Kinder gefressen. Aber ist ja egal dann. Oh, das, wissen die Kinder das, dass sie am Ende gefressen werden? Das ist die Frage. Klar, die machen da ein Dach über dem Kopf, aber ist dann auch egal. Können sie dann den Apfel mit festhalten. Ach scheiße, der hat mich eingereicht, ne? Mist. Ja. Ja, ich weiß, du hast ja schon aus Versehen lauter Sachen eingereicht. Ja. Gartenstar, Detlef Steve. Ich werde auch noch ein bisschen belagert, so mit Nachrichten oder so. Du hebst dir das Niveau sehr stark hoch. Jetzt bin ich gespannt, was ja, der sorry. Detlef sozusagen. Komm mal rein, damit wir es erfahren. Detlef, da bin ich. Was ist denn der scheiß Artikel? Aber er hat schön kurze Haare, das gefällt mir. Ja. Jetzt reicht's mir, sagt der Gärtner. Eine 16-Jährige beweint den Hambacher Forst. Ach ja, hat sie gemacht. Die sollte lieber beweinen, dass ihr Freund auf einer Party mit einer anderen geknutscht hat oder dass sie gestern keine Karten mehr für Pink bekommen hat. Okay, der hat einen richtigen Rant abgelassen, ne? Dann beginnt er da seine Ansprache. Alter, mir geht die Scheiße langsam auf die Eier. Demnächst läuft sie noch über Wasser und teilt Flüsse. Ja, das ist ja auch schon fundierte Kritik, die er da abgibt. Wer ist das? RTL eben. Eine RTL-Gärtner. RTL, okay. Mhm. Sind wir so weit runtergekommen, dass wir sowas brauchen. Tja, wenn man keine Kinder hat, darf man nichts über andere Menschen sagen, weil man dann ein schlechter Mensch ist. Ich finde das sehr fade. Wenigstens kämpft er für was Gutes, etwas, woran er glaubt. Sie kann es ja auch sehen, hat sie gesagt. Ja, genau. Believe in something. Ich glaube, wenn du mich sinnlos aufregst. You got to believe. Oh ja, Mama, es geht weiter. Mama. Ja. Du bist schon wieder dran. Mann. Was hat er denn gemacht, der Bolsonaro? Ja. Ja, hat er auch den Chef vom Urwald rausgeschmissen, das wissen wir ja noch. Den Chef vom Urwald. Den König der Affen. Den König der Affen, der wurde rausgeschmissen. Nee, der war ja noch nicht Chef vom Urwald, sondern Chef von der Raumfahrt-Dingsbums oder so. Ja. Der hat doch die Satellitenbilder veröffentlicht. Genau. Ich habe nur gemerkt, dass Bolsonaro der Tropentrump ist. Okay. Ja, und jetzt ist er auf einmal. Oh, na gut, nee. Vielleicht wollte er einfach selber die Meriten einstreichen und sagen: Guck mal, ich bin das. Das ist jetzt Chefsache, so, das weiß ich. So, ja, jetzt macht das eigentlich wahrscheinlich genauso wie Trump und sagt so: keiner ist so gut für den Urwald wie ich. Ich bin der beste Urwaldmensch. Einer muss es entscheiden, das ist wie die Merkel mit den Atomkraftwerken. Einer muss das entscheiden, dann wird das eben gemacht. Peng. It's very sad, dass der Urwald und die Clintons und so. Ich denke, der Urwald wird nicht mehr lange leben. Wenn... Ja, eigentlich ist das natürlich viel zu ernstes Thema. Ne? Ja, ich würde das gerne nochmal auf einen ernsten Punkt bringen, weil das hat tatsächlich einen ernsten Kern. Erinnert ihr euch noch an das Abkommen über Exporte und Importe, was wir abgeschlossen haben mit dem Mercosur? wo ja. den ein Teil davon ist. Also das mit dem Trommelfahrer und dem Regen war. Ja, die ja, hatten, da geht es ja hatten, um Rindfleisch und in einem, wir, es geht jetzt auch um amerikanisches Rindfleisch, ob wir das haben wollen oder nicht. Ja? Und Teil dieses Abkommens mit dem Mercosur ist gewesen, dass der Bolsonaro bestimmte Programme auflegen muss, um den Urwald und den Regenwald etwas aufzuforsten. Und das wird ihm jetzt angekreidet, das finde ich schon super. Das ist Diplomatie auf Spitzenniveau. Ja, ist auch erstmal nur Journalismus oder so. Ja, jetzt, jetzt wieder zu einem etwas heiteren Thema. Und zwar die Solar Roadways. Solar freaking Roadways. Solar freaking Roadways. Sind in Deutschland angekommen und keiner hat es gemerkt von uns. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Also ich habe das... Ich induktives, hab das induktives Laden mit Solarstraßen. Das heißt, die möchte die Elektroautos dann während der Fahrt mit dem aufladen, ja. riesigen Mengen Strom. Genau. Aber das kann er... Die haben einen Preis gewonnen von Klimaschutzpartner. Star Green Award. Bestimmt dotiert mit... Oder? Next Economy Award. Ich dachte, das heißt Next Comedy Award. Ja, genau. Also es wird auch gleich noch ein bisschen besser. Ich wollte erst nochmal sagen, gefunden habe ich das Ganze bei dem YouTube-Kanal EEV-Blog. Und das ist ein englischsprachiger Kanal und der macht viel so mit, ja, wie so Sachen halt Designs sind, elektrische Gegenstände, ganz interessante Sachen. Und der hat so ein Forum und einer von den Leuten in seinem Forum, der ist aus Deutschland und der hat dieses hier gefunden. Also das ist quasi die Quelle dafür. Bei mir war es auch komplett vorbeigegangen, aber Solar Roadways ist ja schon bekannt als riesen Fehlschlag in Amerika. War auch ganz viele Leute, also ich kann mich noch dran erinnern, als das erste Mal aufgekommen ist, da war ich ja noch in der Piratenpartei, da gab es auch diverse Leute, die das irgendwie verteilt haben und gemeint haben, hier, ja, es ist die Zukunft, so, wir machen jetzt überall Solarstraßen. Und da haben halt damals die Leute schon vorgerechnet, zum Beispiel der Sanderfurt, der hat das vorgerechnet, dass das halt totaler Humbug ist, das unter die Straße zu packen, weil erstmal ist es nicht gedreht und damit ist es schon nicht mehr so effizient und dann ist es natürlich auch so, dass diese Sachen das alles nicht aushalten, wenn da irgendwelche Autos drüber fahren und das alles dreckig wird und wenn es erstmal dreckig wird, dann kommt auch endgültig keine Sonne mehr rein und dann bringt das auch alles nichts. Also es ist totaler Humbug. Wenn, dann soll man einfach ein Dach über die Straße packen und da die Dinger drauf machen. Das ist viel sinnvoller als irgendwie dieser Gimmick von wegen, das sind jetzt hier der Straßenbelag. Und das ist die Zukunft. Solarstraßen lassen großflächige Kraftwerke entstehen, die 100% Kohlendioxid sparen. Dadurch lässt sich perspektivisch Atom und Kohlestrom ersetzen. Atom. Das Atom lässt sich ersetzen und der Kohlestrom. Wir kriegen neue Atome. Die werden in den Solarzellen hergestellt. Wir kriegen und dann haben wir CO2-neutralere jetzt, Atome. Solar freaking Atoms. Kommunen können so die Sanierung von Straßen refinanzieren. Habt ihr euch mal angeguckt, wie das in Amerika und in Frankreich gelaufen ist? Ja, ich mein, ja, das ist in Deutschland auch schon gelaufen, das werden wir gleich sehen. Wir haben schon hinter uns. Unser Konzept ist mehrfach ausgezeichnet. Genau. Ja. Bauen Sie die Straßen der Zukunft. Das ist hier, wo war das Logo mit dem, was hier? Nee, das war hier, doch. Ah ja, hier genau. Bekannt aus Südwestrundfunk, Deutschlandfunk, Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftswoche. Sei gut. Und eigentlich müsste man da Thunderfoots Kanal schmuggeln. Bei mir auf jeden Fall, ja. Und Piratenpartei. An dem kenne ich es auch. Ja, und dann wurde hier der erste Radweg eröffnet. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. WDR berichtet. In Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis wird am Nachmittag dieser sogenannte Solarradweg freigegeben. Es ist das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Statt aus Asphalt ist die 90 Meter lange Strecke mit stabilen, bruch- und rutschfesten Solarzellen belegt. Bei normalem Sonnenschein können damit 4 Einfamilienhäuser mit Strom versorgt werden. Zudem ist kein Winterdienst nötig, Schnee und Eis tauen automatisch ab. Die Stadt will mit dem Projekt die Alltagstauglichkeit der Solarmodule testen. Mehr dazu in WDR. Ja, Schnee und Eis tauen automatisch ab. Das war ja auch schon so ein Märchen, was die Solar Roadways-Leute aus Amerika erzählt haben. So nach dem Motto, ja, das heizt sich dann auf und das schmilzt dann alles weg. Aber da, ja, aber dazu müsste ich doch Strom ja, auf die Solarzellen geben, damit genau. Die sich erwärmen, weil solange Schnee drauf liegt, kommt daher kein Licht dran. Ja, und nicht wenig davon. Weil das haben die Leute nämlich auch direkt vorgerechnet, wie viel Strom man überhaupt braucht, um diesen Schnee zu schmelzen. Und das geht auch schon alles nicht auf, die ganze Rechnung. Aber ja, rechnen ist schwierig. Das kann man ja nicht. Der R aktuell um 16 Uhr. Okay. Da hatte ich aber eigentlich, wo ist denn die Frau Ministerin? War das ein anderes Video? Ja, vielleicht dieses hier. Ja, und jetzt zu dem besonderen Radweg. Er spendet Strom, schluckt Lärm und bringt Eis zum Schmelzen. Heute eröffnete Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Strecke in Erftstadt. Hey, Bundesumweltministerin! Yay! Natürlich passend auf dem Drahtesel. Es ist wirklich sehr innovativ. Das ist ein ganz tolles Projekt und deswegen bin ich heute auch gerne hier. Auch im Regen. Für die innovativ, toll, nutzlos, Geld versenkt. Ja, aber die gute Frau, die ist trotz Regen dorthin gegangen und das Fahrrad gefahren. Also das muss man auch mal anerkennen. Also zwar kriegt sie nur 77 Cent dafür und ihre Kollegen 1 Euro, aber hier aus dem Büro rausgehen und dann Fahrrad fahren, das ist schon, also... Da muss er auch mal Respekt und Leistung anerkennen. Pünktlich zur Eröffnung fing es an zu regnen. Dennoch ließen es sich Bundesumweltministerin, Bürgermeister und Unternehmer nicht nehmen, mal über den 90 Meter langen Solarradweg zu fahren. Natürlich, wie es bei einer Weltpremiere üblich ist, mit reichlich Presse. Ich freue mich sehr, heute hier in Erftstadt ein sehr innovatives Projekt mit auf den Weg bringen zu können. Das ist ein Radweg, der gleichzeitig mit Solarpanelen ausgestattet ist, also auch Energie produziert und im Winter dadurch eben auch schnee- und eisfrei ist. Mit 200 Quadratmetern ist der Solarradweg recht klein. Mehrere Wochen wurden die einzelnen Module in Lippla verlegt, ganz normal wie Fliesen im Bad. Wenn die Sonne scheint, dann können hier jährlich etwa 12.000 Kilowattstunden Strom produziert werden. Genug für 3 Einfamilienhäuser. Doch der Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Alles funktioniert wie die Solaranlage auf dem Dach. Wir haben diese Technologie so weiterentwickelt, dass man... Also das mit dem Einspeisen hat übrigens nicht geklappt, weil die hatten irgendwelche... Erlaubnisse dafür nicht und deswegen konnten sie es nicht machen. Sie eben auch auf horizontale Flächen legen kann, dass sie belastbar ist, also da kann ein LKW drauf eine Vollbremsung machen und eben gleichzeitig Strom produziert wird. Das ist nicht ganz so effizient wie eine Anlage auf dem Dach, aber wir... Das ist hier auch noch schön, dass da so eine dicke Hecke daneben ist, wo dann die Sonne auch nicht durchkommt. Also weiß ich nicht, wie viele Stunden am Tag das überhaupt drauf geschieden ist. So, es ist ja, es hat genug geschienen, dass das Ding irgendwie im April diesen Jahres... Ja, Moment, kommt gleich, nicht spoilern. Wir haben hier andere Vorteile, zum Beispiel, dass wir eben vorhandene Flächen doppelt nutzen können. Dieser Belag absorbiert auch ein bisschen den Schall. Wir können ihn erwärmen, um im Winter Schnee abzutauen. Und wir können ihn zukünftig auch beleuchten, um Verkehrszeichen anzuzeigen und Ähnliches zu tun. Es wird ca. 10 bis 14 Jahre. Also das war jetzt quasi der komplette Pitch von den Solar Roadways-Leuten aus Amerika. Also wirklich 1:1. Schön den Scam abgeguckt. Dauern, dass man mit einem sogenannten Solarradweg dann alle Kosten dann auch amortisiert hat, um dann in die Gewinnzone langsamer zu kommen. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Wir setzen hier ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Funktioniert der Test? Ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Doch egal, ob wir in die Gewinnzone kommen. Ja, also es ist egal. 14 Jahre, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 14 Jahre muss der Scheiß hier einwandfrei funktionieren. Genau. Damit man auf eine schwarze Null kommt. 14 Jahre. Ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Test mit dem Radweg, könnten solche Solarzellen auch auf Parkplätzen... Ey, wenn man einfach diese Leute mit einem Rad, was steht, ne, so ohne Räder quasi dahinstellen würde, aber mit Dynamo und die den ganzen Tag strampeln würden, dann würde man mehr Energie daraus kriegen als bei dem... Und da liegen jetzt schon die ersten Blätter drauf. Auf Parkplätzen finde ich aber auch eine gute Idee, weil auf Parkplätzen ja tagsüber grundsätzlich nie Autos stehen. Genau. Ja. Wenn die Sonne scheint. Seitenstreifen oder Garagenauffahrten verlegt werden. Die Radfahrer in Lippla finden ihren neuen Radweg jedenfalls gut. Der ist 90 Meter lang. Da von einem Radweg zu sprechen, ist eigentlich auch schon eine Frechheit. Ja, ist der Kreuzweg. So, Leute, jetzt Trommelwirbel. Wir fahren jetzt, was Mars gerade schon spoilern wollte. Wie lange hat der Radweg gehalten? Feuerwehr muss dann heute anrücken. Solarradweg in Stadt gesperrt und zugedeckt. Weil das Ding nämlich technisch da ganz schön angefangen hat zu qualmen. Und das ist hier vom 26.03.2019. Sehr gut. Keine 14 Jahre. Ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Ist ja auch egal, wann sich das amortisiert. Ja, wenn man sich das ordentlich amortisieren würde und hätte man eine Zukunftstechnologie, mit der man wirklich was erreichen kann, da hätte man was erreicht, was umgesetzt und so hat man irgendwas, wo man Investitionen, Subventionen reindonnern kann und dann sowas bei rumkommt, wo der Weg gesperrt ist. Ja, wow. Vor allem, wenn die das im November 20... Klimaschutz. Nee, aber man beachte, Planen schützen die Module vor der Sonne. Warum? Weil es einen Schwelbrand gegeben hat. Das heißt, die Dinger, die funktionieren nicht nur, die sind literally gemeingefährlich. Alles für den Klimaschutz. Greta, alles dir. Und ich meine, es hätte gereicht zu googeln im November 2018, um mal zu gucken, wie ist das denn woanders? Hat das schon mal jemand sollten wir dafür wirklich Steuergeld rausschmeißen, für das die Leute hart gearbeitet haben? Einmal googeln hätte gezeigt, es hat noch nirgendwo funktioniert. Ja, wie war es damals bei den Schildbürgern? Irgendwie den Schatten einsperren oder so? Das müssen wir auch machen. Ja, auf dem Bild finde ich auch sehr schön, da gibt es ja diese tolle Anzeigetafel, wie viel Strom wird gerade produziert. Ja, die funktioniert aber noch. Man fragt sich nur, wo die ihren Strom hernimmt. Oh Gott, warum? Meine Fresse. Alles für den Klimawandel. Ökomarxismus, nein, danke. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das jetzt durch Papiertüten ersetzt, großflächig, bei Lidl, Aldi und Co. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute habe fluchen hören, die ihre Papiertüten irgendwie zu voll geladen haben oder falsch beladen haben oder so und keine 3 Meter weit von der Kasse gekommen sind, bevor die Henkel abgerissen oder der Boden durchgerissen ist. So eine Plastiktüte ja, kann man ja im Normalfall... mittlerweile abbaubar sind. Man kann ja aber auch... Plastiktüten sind abbaubar. Ja, aber du kannst sie auch einfach viel länger benutzen als so eine blöde Papiertüte. Ja. Die Papiertüte, da musst du ja nur mal in den Regen kommen mit deinem Einkauf und dann hast du ein schwerwiegendes Problem. Im Zweifelsfall kannst du die Sachen im Arm heimtragen. Aber verbieten. Anstatt zu sagen, gut, machen wir mal Nägel mit Köpfen, machen wir die Plastiktüte auf 1 Euro. Und davon gehen 80 Cent an Gretas Super-Öko-Fonds oder so. Ja, wir haben ja gerade wieder ein super tolles Beispiel gehabt. Ja, da hat McDonald's in einigen Filialen die Plastikstrohhalme durch Papierstrohhalme ersetzt, um Plastik zu sparen. Und hinterher stellt sich raus, die Plastikstrohhalme, die waren schon biologisch abbaubar. Das war alles schon so. Das war extra Plastik, was biologisch abbaubar war. Und die Plastikstrohhalme sind, die Papierstrohhalme waren besonders aufwendig in der Herstellung. Vor allem, weil es halt nicht sehr viele davon gibt. Ne? Ach, ja, aber es bringt doch alles nichts. Ich meine, Plastik ist ja an sich ein Problem. Nur man muss halt wirklich gucken, was ist wirklich ein Problem beim Plastik und was ist ein Plastik, was auch abbaubar ist. Ja, wir haben alle diese Sixpack-Ringe im Auge, wo irgendwelche Fische sich im Meer drin einfangen oder sowas. Ja, das ist mittlerweile gar nicht mehr das Problem. Das Mikroplastik ist hauptsächlich das Problem. Und die meisten Tüten, die wir haben, die landen nicht im Meer. Das ölbasierte Plastik ist das Problem, glaube ich. Ne? Und das milchbasierte nicht so sehr. Und das milchbasierte auch sauer ist, also das muss man auch nicht unterschätzen. UN warns most plans for limiting climate change would wreck the planet. Es geht da um Biofuel. Und die UN hat da herausgefunden, dass das Humbug ist. Das war es auch schon. Das sind, wenn ihr es genau wissen wollt, lest den Artikel. Ja, und dieses Biofuel, das war ja auch mal so die heilige Kuh von den Grünen. Das war ja eine Zeit lang so richtig so ein Trend, wo man sich gedacht hat, naja, in Zukunft pflanzt sich halt jeder irgendwie so seinen Treibstoff und schmeißt den sich dann in den Tank und dann wird losgefahren oder so und alles ist prima. Aber dass das so eine riesen Monokultur dann irgendwie alles ist. Und ja, wenn man sich überlegt, dass irgendwie 2 Milliarden Autos auf der Welt oder so durch Elektroautos ersetzt werden sollen, dann wäre das auch nochmal ein ziemlicher Ressourcenverbrauch, ne? Ja. Naja, wir haben ja E10 und das bleibt auch so. Yay. Die haben leider ihr Ziel erreicht. Zu 10% zumindest. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags sagt, CO2-Steuer ist verfassungswidrig. Das heißt, man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um die Steuer zu verabschieden. SPD und Union haben nicht genug. Die FDP meinte schon, habe ich wieder keine Lust drauf. Also jemand von der FDP. Ja, aber wenn, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, könnten sie nach den Wahlen da durchaus genug haben, weil dann wäre es ja die FDP im Endeffekt und die AfD, die dagegen wären, da sieht das schon ein bisschen gefährlicher aus. Aber ich meine, sie können ja, wie haben sie es denn bisher gemacht? Dann haben sie halt den Solidarzuschlag erfunden, der keine Steuer ist, sondern eine zweckgebundene Ausgabe. Ist ja auch so, wir hören uns seit Jahren an, dass man Steuern nicht zweckbinden kann. Ne? Also das heißt immer, ja, wir würden gerne und so, aber wir können Steuern nicht zweckbinden. Und jetzt auf einmal soll es aber eine Steuer geben, die nur dem Klimaschutz dienen soll. Wie das genau die sich das vorgestellt haben, weiß ich nicht. Ja, konzeptionell passt das nicht. Es gibt nur Steuern, Gebühren und Abgaben. Also Gebühren, da kriegst du was für. Abgaben ist eine Strafe im Prinzip für irgendwas. Das passt auch nicht so richtig. Naja, man könnte die Leute doch dafür bestrafen, dass sie Deutsche sind oder Weiße, heterosexuell. Da fällt einem schon was ein. Ja, ich denke auch, Abgaben ist eher so eine Art Sammelbegriff. Also, ja, das ist der. Das ist definiert. Was sind Abgaben, was sind Steuern? Ja, überlegt euch, was sind Abgaben? Tarife sind Abgaben. Sozialabgaben. Woraus kriegt die EU ihr Geld? Die EU kriegt ihr Geld aus den Mitgliederbeiträgen und aus den Handelstarifen. Wenn die EU jetzt beispielsweise auch Steuern erheben darf, was wäre denn die erste Steuer, die die EU erheben würde? Also das finde ich nicht gut. Ja, stimmt. Welche Kategorie? Also merkt den EU an hier. Ja, ist doch klar. Ist eigentlich eine Schaumweinsteuer für die kaiserliche Marine. Vor allem wird es dann ja nicht dabei bleiben, wenn die eine Steuer erhoben wird. Vielleicht will die EU dann auch andere Steuern haben. Ne? Das vielleicht gibt es dann eine EU-weite Mehrwertsteuer. Ja. Das wäre doch was, ne? Das lohnt sich doch. Ja, komm, mach mir keine Angst. Da hat sich der Verkehrsminister einen Bären aufbinden lassen. Ja, das mit den Rollern, mit den Elektrorollern klappt wohl nur so leidlich gut. Jetzt haben sie ein erstes Fazit gezogen und ja, eben das festgestellt, was man jeder so sehen kann. Ja, aber da hätte der Bürgermeister, da hätte der Verkehrsminister auch mal Weltraumaffen hören können, weil davon hat der Price schon mal berichtet, dass das Humbug ist. Daran kann ich mich erinnern. Die Erfahrungen aus dem Ausland sind bekannt und ja, das passiert jetzt hier genauso. Die Dinger stehen eben überall rum und man kann die auch angeblich überall rumstehen lassen. Nur wer so ein Ding irgendwie auf der Autobahn stellt oder so, oder ja, vielleicht auf eine vielbefahrene Straße, der verursacht da schon mal ein kleines Stäuchchen oder sowas. Also das ist, kann ja auch keinen Autoverkehr in der Innenstadt ersetzen oder sowas. Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr halt die Energiebilanz von den Dingern. Ne? Also ich meine, es muss ja auch irgendwie aufladen, das Zeug. Und wie weit fahren die dann? Und was kostet einsammeln das irgendwie? So wer lädt die überhaupt auf? Ja, wer lädt die auf? Ja? Da kommt der Spaß ins Spiel. Die Aufladung, das läuft nämlich teilweise zumindest in Berlin über so eine Schwarmintelligenz. Nämlich, da kannst du dich anmelden als Auflader. Und dann sammelst du die Dinger ein. Schleppst die irgendwo hin und lädst die da auf. Das machen, also ich habe so ein Video gesehen, da hat irgendwer von Funk, hat das ausprobiert. Und es war halt ziemlich lächerlich, weil die meisten, die das gewinnbringend machen wollen, fahren da mit einem LKW, also mit so einem Lieferwagen, also so einem kleinen Bus durch die Gegend und sammeln die ein, weil sich das sonst nicht lohnt. Das heißt, es wird CO2 rausgeblasen, das ohne die Roller nicht da wäre. Und dann geht es halt auch, teilweise stellen sich die Leute, die zu Hause in die Wohnungen zum Aufladen. Ich weiß auch nicht, wie das sicherheitstechnisch, weil man hat dann nun mal irgendwie 6 oder 7 oder 8 dann Akkus liegen oder Roller stehen, die halt alle im Zweifelsfall eine Fehlfunktion haben könnten und dir dann deine Bude abfackeln. Wer zahlt dann? Das sind alles die großen Probleme, und dass die Dinger rumstehen und dass die Behinderteneingänge zuparken. So weit sind wir hier noch nicht. Ich prognostiziere, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ja, wir sind noch auf einem so niedrigen Niveau. Da kommen noch 30 Mal mehr, werden noch kommen. Bevor da knacken die GPS-Empfänger raus und dann fliegt das Ding ins Gebüsch oder in den Fluss, genau. Ja, und nochmal, der Ebel hat es ja vorhin schon gesagt, nur um es nochmal in Erinnerung zu rufen, die müssen 90 Tage lang laufen, um sich wirtschaftlich zu rentieren. Aber durchschnittlich, über den Preis, in den Erfahrungen aus dem Ausland, weiß man, dass die 20 bis 25 Tage überhaupt nur funktionieren, bis sie kaputt sind, bis sie zerstört sind, bis sie eine Fehlfunktion haben oder bis sie halt nicht mehr in Betrieb sind. Und deswegen ist es ein Verlustgeschäft, aber es ist ein, wie bei vielen Trends, es ist vollkommen egal, ob es ein Verlustgeschäft ist, es wird gemacht. Und ich sehe eine Zukunft bei den Dingern nur, wenn dieser Trend abgeebbt ist, ja, dass es halt eingebunden wird in die öffentliche also ÖPNV, ja, dass halt, du hast ein Ticket und du kannst mit dem Bus fahren, und wenn du ein Ticket hast, dann kannst du das Ding halt auch fahren, um den letzten Kilometer zurückzulegen. Ja, wir wollen das ganz schnell auch schon machen. Von daher ist es zwei drauf. Gut. Ja, aber dieses Modell, dass es einfach nur geliehen wird, das ist. Ich finde es einfach auch teuer, ne? Irgendwie, was haben Sie gesagt? 15 Cent die Minute oder was? Ja, das ist die Nullzinspolitik der Zentralbank im echten Leben. Ja, so ungefähr. Also würde sowas nicht funktionieren können. Du bist ja bei 9 Euro die Stunde oder so. Ich leih mir ein Auto hier bei meinem Carsharing für 2 Euro die Stunde in der Spitze. Naja gut, ich meine, wie lange gibt es Twitter schon, ohne dass da auch nur ein einzelner Pfennig rausgefallen ist? Das weiß ich nicht. Irgendwie ist es merkwürdig, dass solche... Ja, das ist so dieses Start-up-Ding, dass die Leute glauben, das würde irgendwann, also es ist halt, eigentlich ist es Casino. Die spielen darauf, dass es vielleicht irgendwie profitabel sein könnte. Oh, was heißt Hannover? Hannover ist ja das Delmenhorst praktisch unter den Städten in Deutschland. Ja, ein Beispiel dafür, dass die erneuerbaren Energien ja dann schon auch eine Wirkung haben, ne? Dieses Delmenhorst, ne. Das war nicht in Delmenhorst, das verboten hast. Ich vergessen jetzt. Das Kraftwerk steht auf jeden Fall seit 4 Monaten still. Und ja, den Betreiber kratzt das jetzt nicht so sehr. Ist eben so eine Überkapazität oder so. Und im Herbst, im September wollen sie es wahrscheinlich wieder anschmeißen. Aber dass so ein Kraftwerk für 4 Monate lang ruhig steht, ist schon ziemlich ungewöhnlich. Das ist schon ziemlich viel. Die stellen sich immer aus, irgendwie, wenn dann Überkapazitäten herrschen oder wenn dann die Preise so niedrig sind, dass sich das nicht lohnt, aber eben normalerweise nicht für so lange Zeit, nur für 2 Wochen oder so. Ja gut, ich meine, wahrscheinlich lohnt das sich nicht, weil wir halt ja auch eine europäische Stromversorgung haben und der Strom aus Polen dann vielleicht einfach billiger ist. Ne? Der ist dann halt aus Atom. Ja, das kam schon aus Polen, das heißt, der Besitzer dieses Kraftwerks ist irgendwie aus Tschechien, ehrlich gesagt. Polen aber. Ja, ich denke mir, da spielt auch wirklich eine Rolle, dass Kohlekraftwerke nicht sehr schnell hochgefahren werden können von der Kapazität her. Das heißt, die brauchen eine Zeit lang, bis die Kapazität, Stromkapazität hat. Also es ist natürlich nur ein gutes Zeichen. Es ist natürlich weltweit anders. Also aber die Kohlekraftwerke, die werden deswegen alleine nicht mehr so gut funktionieren können, weil man halt die ganze Wind- und Solarenergie hat, die das Netz verstopft. Und wenn die abfallen, kurzzeitig, dann müssen die Gas- und Atomkraftwerke schnell hochfahren, um das zu kompensieren. Und das können die Kohlekraftwerke einfach nicht, weil die es einfach physisch nicht können. Weil die nicht so gebaut sind. Ja, schon länger, ja. Naja. Wie nennen wir denn da Schönes? Ich nenne ihn liebevoll Gniffi. Gniffi hat den Job gewechselt. Kai, du Ei. Ehrlich? Nee. Doch. Gniffi hat nicht mehr. Kai, also. Gniffi hat bei der Tagesschau jetzt so viel Potenzial, sage ich mal, gezeigt, dass er jetzt einen ganzen Sender leiten darf, nämlich den Südwestrundfunk. Ich habe immer Stolz empfunden, hier zu arbeiten, aber auch eine gewisse Demut, für eine Marke tätig zu sein, der Millionen Menschen Tag für Tag vertrauen. Und das Vertrauen hast du schön missbraucht, Kai, für Propaganda, Haltung. Super, Kai. Danke. Ich fand am geilsten den Typ vom Klimamanifest, wie heißt das da? Heiligen, ja, der hat ihn richtig angeschrien hinterher. Ich mag zwar den Kniffke nicht, aber wenn er jetzt mehr Verantwortung übernimmt, dann yay. Mich freut es, wenn die Leute Erfolg haben. Ich will ihn zwar eigentlich nicht weiter im System sehen vom öffentlichen Rundfunk, aber generell, wenn ich höre, dass jemand befördert wird, dann denke ich mir, cool. Aber mehr Verantwortung beim Südwestrundfunk statt bei der Tagesschau ist auch irgendwie ein bisschen widersinnig, oder? Meine ich das nur? Naja, das ist schon ein ganzer Sender, dessen Geschick du leitest. Ne? Ja, also ich glaube, das ist schon mehr. Tagesschau ist auch irgendwie Top-Sender. Einfluss vielleicht weniger, aber mehr Geschick. Also, und kleine Info am Rande: Welche Sendeanstalt der ARD ist die, die für Funk zuständig ist? Der Südwestrundfunk. Denkt da mal drüber nach. Mhm. Oh Gott. Ja, dieses hier, da wollte ich auch mal kurz drüber sprechen. Das ist hier ein Video von Massengeschmack TV. Oh, oh. Da geht's um den Hagen Grill und seinen Freihoch 3 Internetseite, die angeblich über 100.000 Euro gekostet haben soll. Und also ich habe mir hier das Video und das von letzter Woche vom Massengeschmack auf jeden Fall mal angeguckt. Ich habe mir auch die Webseite mal kurz angeguckt. Ja, und ich bin ja auch Webentwickler von Beruf und ich kann also auch ganz klar sagen, das kostet keine 100.000 Euro. Also es ist lächerlich. Und, aber das Schlimmste sind ja eigentlich die Sachen, die er hat ja behauptet, das soll eine Alternative für YouTube, zu YouTube sein. Und das ist Edge in Deutschland. Nur der Witz ist halt, die Sachen, die er auf seiner Seite zeigt, sind alle YouTube-Videos. Ja, genau. Das ist auch irgendwie eingebunden oder so, ist noch nicht mal übernommen oder so. Eingebettet. Es könnte ja sein, dass er die irgendwo wegspeichert, die er da hat, und sagt, okay, ich habe die auch alle gebackupt und wenn da was passiert, kann ich die irgendwo hier wieder hochladen. Aber das als eine Alternative zu YouTube zu bewerben und dann die Ankündigungsvideos für das Projekt und die hey, Update-Videos, unser Projekt ist jetzt da, und da alle auf YouTube zu machen, ist schon so ein bisschen Armutszeugnis. Also ich kenne da so ein paar Null-Budget-Streamer, die immer sonntags irgendwie so einen Polit-Stream machen. Die haben eine eigene Seite, wo das irgendwie funktioniert. Aber gut, macht mal weiter. 140. Ja, genau. Da wollte ich nämlich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das ja viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, die uns zugucken, weil die Zeit schon wieder eine Weile her war, dass wir auf Ewels Kanal streamen mussten und das als Übergangslösung dabei implementiert hatten. Ihr könnt nämlich auf live.weltraumaffen.com, da könnt ihr auch immer den Livestream sehen. Und also wenn das hier bei YouTube mal nicht läuft oder so, oder ihr nicht wisst wo oder so, wenn das hier auf dem Kanal aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, könnt ihr da auf jeden Fall auch hin. Und das hat auch den Vorteil, dass ihr da auch eine Audio-Only-Version habt. Also wenn ihr mal irgendwie unterwegs seid und nicht so viel Bandbreite verbrauchen wollt, dann könnt ihr euch da auch mit dem Handy quasi nur den Audio-Stream runterladen, der natürlich wesentlich kleiner ist als das ganze Ding. Und das ist halt trotzdem die Live-Übertragung, die hier auch zu YouTube läuft. Und das habe ich selber programmiert, das hat auch nicht lange gedauert, 2-3 Tage irgendwie. Und Ja, er hätte Rechnungen gezeigt von Programmierer, Junior-Programmierer und externem Dienstleister. Und das ist ja dann für so eine Webentwicklung schon ganz schön viel. Das waren dann irgendwie insgesamt auch irgendwie 20.000 Euro oder so. Ja, wobei natürlich. Immer noch 120, ne? Wahrscheinlich hat das jemand ein Häuschen gekauft davon oder so. Ja, eben. Also, ich meine, die Rechnung, die er gezeigt hat, kann ich irgendwo schon verstehen. Irgendwie, weil die Leute müssten da ja auch ein bisschen mehr machen bei ihm. Obwohl die Seite jetzt auch nicht so unbedingt schön aussieht. Aber ja, es gibt halt. Also, die Seite, die ich gemacht habe, ist jetzt nur eine Seite irgendwie mit ein paar Grafiken. Da gibt es jetzt keine Menüführung, keine 100 Unterseiten und so ein Zeug. Das ist schon ein bisschen abgespeckt, aber dafür die ganze Geschichte mit dem Stream, halt mit dem Videohandling, das ist natürlich nochmal alles eine Nummer für sich. Ich plane auch, dass wir unsere ganzen alten Videos halt auch nochmal haben auf einer Seite. Das wird es auf jeden Fall auch geben, wenn ich da die Zeit für finde, aber ich mache das ja nur in meiner Freizeit, aber auf jeden Fall ja, so eine Geschichte, das kann man sicherlich mal machen. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, irgendwie so eine Plattform zu machen, die auch irgendwie offen ist oder so, aber das Problem ist halt A, du brauchst halt richtig viel Speicherplatz, weil diese Videos sind nicht unbedingt klein und für uns alleine würde das halt gehen, da bräuchte man aber auch schon einen größeren Server als meinen, aber das würde auf jeden Fall funktionieren. Aber wenn man ja, andere Leute auch noch drauf lässt, dann muss man es halt irgendwo, muss es dann ziemlich schnell da wieder Grenzen haben und so, ne? Und jetzt, also gut, ich wäre auch nicht so geil da drauf, jetzt mit Mahagen Grell irgendwie und nur er und seine Kumpels irgendwie, für die da irgendwie eine, so eine Sache aufzuziehen oder so, nur damit die bei YouTube nicht gesperrt werden oder so. Nee, aber ich meine, deswegen macht er das ja auch so, weil er den Serverplatz nicht bezahlen will, ne? Ja, mit Sicherheit, ja. Also das war ja, das auch, zu sehen, dass er sogar seine Inhaltsseiten da irgendwelche Impressum oder so, dass er die da auch nur irgendwie bei Amazon gehostet hat oder so. Irgendwo, wo es nichts kostet halt, ne? Weil das... Ja, und wo wir gerade dabei sind, da möchte ich ganz gerne auch nochmal sagen, man kann unsere Sendung auch natürlich nur als MP3 sich anhören. Wir haben auch einen Podcast-Link, RSS-fähig, iTunes oder sowas, da haben wir uns noch nicht angemeldet. Aber ja, weil wir gerade schon drüber reden, erwähne ich es auch nochmal. Und was ich auch noch ein schönes Detail zu dieser Hagen-Grell-Geschichte finde, ist das Logo, das er sich da ausgedacht hat. Da weist der Greimeier vom Massengeschmack TV ja auch nochmal drauf hin. Das Logo ist so eine Art, da war es kurz, genau, so eine Art Play-Button. Und YouTube hat schon einigen Leuten empfindlich auf die Pfoten gehauen, die versucht haben, diesen Play-Button praktisch ein bisschen abgeändert zu kopieren, um eine Verwandtschaft oder irgendwas so ein bisschen zu suggerieren. Da könnte der liebe Hagen vielleicht auch das Geld noch gut gebrauchen, falls das irgendwo gebunkert hat, falls YouTube da mal klopft. Ich finde es auf jeden Fall sehr krass, wie er das durchzieht, so argumentativ. Also ist ja irgendwie offensichtlich, dass er das Scheiße gebraucht hat oder Corona ja. Oder so. Ja, und auch natürlich mit diesem Ding von wegen, die anderen Leute würden ihn verleumden oder so. Und werden ja, das ist irgendwie echt richtig dreist. Ne? Ja. Ja, das hat so ein bisschen was von Anita Sarkeesian. Ja. Vielleicht kriegt er auch eine neue Identität, wenn es nicht klappt. Der hat ja auch so dieses Video, was er da gemacht hat, was der Greimeier auch vorgeführt hat. So, das hier ist, da auf diesen Dings kannst du klicken, dann kommst du auf deinen Bereich. Hier kannst du hinklicken, wenn du Mitteilungen sehen willst. Also so, ja, ich benutze das Internet. Ja, genau. Ja, der Deutsche Juristinnenbund ist eine NGO, die wir ja häufiger schon mal hatten, die ja auch maßgeblich an der Reform des Sexualstrafrechts von 2016 beteiligt waren, zu der wir ganz viel gemacht haben damals. Kann man sich noch angucken. Es waren so unsere Videos immer mit dem Titel Da liegt Stroh, irgendwas mit Stroh. Und wie seid ihr denn darauf gekommen? Die, gute Frage. Die melden sich jetzt hier zum Thema Entgelttransparenzgesetz. Das ist ja dieses, was die große Wende im Pay Gap geben sollte. Und ja, haben jetzt hier natürlich festgestellt, dass das Entgelttransparenzgesetz niemandem was bringt. Aber sie. Ein Ohrkrepierer und dergleichen. Sie sehen ja natürlich nicht ein, dass das einfach die ganze Problemstellung schon Humbug war, ne, das natürlich nicht, sondern sie sprechen das hier, also sie gehen davon aus, dass das einfach falsch gemessen wurde, weil ansonsten würde das ja auch, na, also die Prüfverfahren sind halt falsch und so wundert es auch nicht, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen angeben, Entgeltungleichheit existiere bei ihnen nicht. Die Verfahren habe ich mir immer angeguckt in diesem Video. Das ist ja wirklich noch eine Farce gewesen. Das ist doch nicht bloß ein paar Excel-Dateien, die sie dann visualisiert haben oder so. Wie scheiße inkompetent können Leute mit Professor- und Doktortitel eigentlich sein, dass sie ihr Gesetz durchgedrückt bekommen und dann im Evaluierungsprozess nicht auf die Idee kommen, dass ihre Prämisse eventuell falsch ist, weil das Gesetz nicht die gewünschten Ergebnisse ereignet. Meine Güte! Ja, in diesem Fall ist ja dieses Gesetz nicht deren Gesetz, wenn man die fragen würde, würde, würden sie von Anfang an sagen, es geht nicht weit genug und so, ne, kennst du es ja. Aber ja, auf jeden Fall, sie kommen halt nicht darauf, dass, weil da festgestellt wird, dass es das nicht gibt, dass das dann wirklich so ist, dass es das nicht gibt, das kann natürlich nicht sein, weil es muss ja dann einfach falsch gemessen oder Unterdrückung oder zu viele weiße Männer dran beteiligt, das festzustellen oder keine Ahnung was. Ja, wieder erweitert auf kleinere Firmen oder so wahrscheinlich, ne? Oder so ist der Wunsch wahrscheinlich. Ja, aber das Ding ist doch, in eigentlich jeder Firma, in der ich bisher gearbeitet habe, haben die Leute für gleiches Geld den gleichen Lohn, für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen, egal welches Geschlecht. Also da war der das Einstiegsgehalt war gleich, das Aufstiegsgehalt war gleich. Also ja, aber tarifgebunden sowieso, und das war ja wohl auch ein bisschen das Problem, dass irgendwie ganz viele Leute sich da gemeldet haben und wollten mal ihr Gehalt prüfen lassen, obwohl sie tarifgebunden waren. Das heißt, es kam sowieso nicht in Frage für die. Also es ist irgendwie nicht nur schlecht bekannt, sondern es ist auch schlecht bekannt gemacht worden. So. Ja, und hier das Ding aus dem Spiegel über die Frauen, die weniger an der Lehre anfangen würden. Ja, das liegt natürlich daran, dass sie vermehrt studieren gehen. Ne? Das ist eigentlich nur deswegen bemerkenswert. Dann sind natürlich auch ein paar Zahlen drin und so. Müssen wir nicht unbedingt drauf eingehen, weil da ursprünglich stand, immer weniger Frauen beginnen eine Ausbildung. Das klingt natürlich irgendwie, als wenn sie sich irgendwie auf Straße, ja, in die Gossen begeben wollten oder so. Und ja, man vermutete bei Genderama oder so dann zum Beispiel, dass da so ein bisschen der Opfermythos gepflegt werden sollte mit so einer Titelzeile. Ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. Und irgendwie ist die Titelaussage immer noch ein bisschen irreführend, finde ich. Ja, es ist eine glasklare Benachteiligung von Männern am Jobmarkt, würde ich sagen. Männer werden in unattraktive, schlecht bezahlte Berufe gedrängt. Ja klar, wann warst du zum letzten Mal im Amt irgendwo? Zum Beispiel, ne? Ja, Studierende gehen ins Amt oder? Ja. Ja, wie man liest, hier gibt es eine angeblich politisch brisante Beziehung auf jeden Fall zwischen dem Generalsekretär von der FDP Bayern und der Grünen-Chefin von den Grünen in Bayern. Und das ist jetzt publik geworden und da gibt es eine riesen Aufregung in beiden Parteien. Verständlich. Ja. Würde ich auch natürlich ausdrücken. Ja. Aber man fragt sich auf jeden Fall jetzt so richtig, wer sich über wen aufregt. Also ich bin darauf gestoßen in der FDP-Mitgliedergruppe bei Facebook, wo es halt auch ein riesen Hin und Her gab, so nach dem Motto, ja, man kann das doch dem armen Mann nicht ankreiden, dass er da jemanden von den Grünen mag. Kann man auf jeden Fall. Und andere Leute, die dann halt auch meinten, so, naja, vielleicht opfert er sich ja jetzt für ihre Karriere auf oder so. Ne? Also da wurden diverse Theorien auf jeden Fall gesponnen. Ich kann es euch nicht sagen, was wahr ist, steht hier auch nicht drin, aber auf jeden Fall haben sie wohl beide irgendwie Probleme mit ihrer Basis. Er hat wohl auch gesagt, dass er jetzt nicht mehr für das Kommunalmandat antreten will, wo er eigentlich als gesetzt galt. Ja. Ja, aber warum? Ich meine, war das nicht der ganze Ansatz von dieser ganzen Geschichte, dass es egal ist, wen man liebt und so? Ich kenne mich auch. Aber da wird dann ein Fass aufgemacht, weil die Leute beide Parteimitglieder sind. Ist mir ein bisschen so, hä? Was ist denn, wenn am Ende sind vielleicht Brüder? Ist der eine Bruder in der SPD und der andere in der CDU oder so? Also mein größter. War das nicht bei den Vogels so? Ja, eben, habe ich vorhin auch. In der SPD und in der CDU? Ja. Oder wenn Vater und Sohn in verschiedenen Parteien sind oder Mutter und Tochter? Das ist ja schrecklich. Ja, oder die Hausfrau wählt was anderes als der Hausmann. Als der Hausherr, wollte ich sagen. Also mein erster Reflex war eigentlich zu denken so, wow, bei den Grünen gibt es noch heterosexuelle Frauen. Ja, aber... aber scheinbar, ja. Warte, die Sigi Hagel, die ist 52 und der Norbert ist 36. Zoom nochmal ran. Das ist ein reines Sexding, denke ich. Ja. Wir haben sich in der Nachbarschaft kennengelernt. Ja, und nächstes Mal bitte eine gleichaltrige Freundin, ja. Nee, Norbert. 5 Jahre jünger. fünf bis 8 Jahre jünger. Ich bin alle aufgeregt, aber über Sigi Hagel habe ich noch keinen Shitstorm gesehen. Ja, Milf sind erlaubt, ne? Ja, endlich. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Cool. Ja, ich meine, es ist ein bisschen eine marginale Meldung, aber die Videoüberwachung, die allgemeine Überallüberwachung, greift so langsam aus der Umsicht, ne? Da ist Kassel aber auch irgendwie ein bisschen zurück, oder? Also hier bei mir in der Stadt, auch Hessen, gibt es auch schon seit Jahren Videoüberwachung. Ja, steht hier auch drin, dass das ein hessisches Projekt ist. Ich weiß nicht, ob das Überwachung ist, ob das für Verkehrsüberwachung häufig ist oder so. Nee, da steht in dem Artikel, den Marmann eingereicht hat, wieder nicht gelesen hat, steht drin, dass es ein hessisches Projekt ist. Ein hessisches Projekt, wo sie daran teilnehmen, alles Video überwachen. Bürgermeister von der SPD gibt keine Erklärung, aber beruft sich darauf, dass das Sicherheitsgefühl der Leute jetzt steigen wird. Kann ich für meine Stadt verneinen, dass das so gewirkt hat. Aber ja. Ja, wie will man das auch messen? Nee, das kann ich ja messen. Ich kann das messen. Fühle ich mich sicherer, seit es bei uns in der Stadt Videoüberwachung gibt? Nein. Letzte Woche war ich so gut vorbereitet. Das ist echt nicht in Ordnung. Ja, das ist ja ein perfekter Überschwung. Irgendwo werden Kameras aufgebaut und die EU möchte alles regulieren, was online stattfindet und möchte, dass Seiten proaktiv Material entfernen aus dem Internet. Ja, dann bitte der Bibel auch rauslöschen, da steht Genozid-Kacke drin. Wurde beraten von Claudia Roth wahrscheinlich. Ich meine, was soll das? Ich meine, es läuft am Ende eh darauf aus, dass wir Copy-Paste chinesisches Internet machen. Also so sieht es zumindest aktuell aus, aber meine Güte, da macht es in einem großen Tram-Tram und nicht diese Froschgeschichte. Es geht mir langsam auf den Sack. Wir tun so, als ob wir frei wären, oder frei Westen, und wir haben hier unsere Rechte und tralala, und hier hast du schon wieder eine EU-Initiative, um irgendwas kaputt zu machen, was mit Rechten zu tun hat. Ja, die arbeiten ja den ganzen Tag irgendwie 8 Stunden, da kommst du gar nicht hinterher, aber ja, überhaupt zu überprüfen, was die so machen. Ja. Ja, ist dabei ja hier. Und wenn ihr was regeln willst, dann musst du das eine einschränken und das andere irgendwie laufen lassen oder umgekehrt. Ja. Also, wir haben ja gerade, das Thema hatte ich schon mal auf dem Trapez, aber jetzt wird es langsam ein bisschen aktueller. Ja, wir hatten ja gerade eine Neuauflage der kompletten Copyright-Verordnung, ein Framework für Copyright, wie es so schön heißt. Und jetzt wird als nächstes eine neue E-Commerce-Richtlinie kommen, beziehungsweise es geht nicht um E-Commerce, sondern es geht um allgemein Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen auf EU-Ebene. Und da ist es auch wieder so, dass tatsächlich neue Regeln gemacht werden müssen, weil alles veraltet ist. Aber da werden halt diese ganzen Sachen mit Hate Speech und Filtern und bestimmten Systemen, um Verschlüsselungen zu umgehen, eingebaut. In der letzten Sendung hatten wir dazu ja ein bisschen was gesagt. Ja, da kann man einfach nur sagen, das ist wirklich schlimm, was da passiert. Ja. Ach ja. Wir werden es weiterhin berichten. Ja, wenn es konkret wird. Ja. Also hier geht es um die neue Dienstleistungsrichtlinie, nachdem wir jetzt die Copyright-Richtlinie hatten. Ja, und jetzt weiter geht's. Zeit, sich ihre Gründe auszudenken. Und es kommt ja sogar teilweise aus der Verbraucherschutzabteilung, dass man das irgendwie das Internet eindämmen müsste oder so. Unschöne Entwicklung. Ja, kommen wir zu Hongkong. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht zu gucken, was die Tagesschau so über Hongkong berichtet hat. Und ich muss sagen, das hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen. Ja, wirklich sehr wenig. Ja, 22.07., 3.08., 4.08., 5.08., okay, 6.08. Allerdings in den letzten Tagen sowas wie 1.000 Demonstranten starten dreitägige Protestaktionen gegen Regierung am Flughafen. Naja, also ich glaube, das wird der ganzen Dimension nicht so ganz gerecht, was da gerade in Hongkong vor sich geht. Die Ursprünge waren ja, dass es um Auslieferungsrichtlinien geht, aber mittlerweile hat das dahingehend ausgeartet, dass im Endeffekt zumindest der Rücktritt der chinesischen Repräsentantin in Hongkong forciert werden soll von den Protestanten, also von den Aktivisten und den Leuten, die Protest leisten. Und zum Protestanten gesagt? Ja, ich. Ja. Ich weiß schon, was ich meine. Es hat nichts mit Religion zu tun. Nee, Chris, keine Sorge. Verschiedene Sektoren haben jetzt schon Protest geleistet, sind in den Streik getreten, ja, und die chinesische Regierung, die weiß halt nicht mehr so ganz genau, wie sie mit der ganzen Situation zurechtkommen soll. Wir hatten das ja schon, dass der wegen der Hongkong-Angelegenheit der Lindner angeschrien wurde eine halbe Stunde, ja, und so komische Blüten hat das ja schon getrieben. Aber ganz konkret geht es jetzt darum, dass die chinesische Regierung mit Polizeikräften schon wirklich sehr stark Druck ausübt, mit sehr viel Überwachungstechnik halt versucht, die Leute aufzuklären. Und da gibt es sehr viele interessante Details, wie die Aktivisten gegen die chinesische Polizei vorgehen, wie die quasi, was für Taktiken die auch benutzen, um Gesichtserkennungssoftware zu umgehen oder ja, andere Polizeitaktiken zu umgehen. Weil es ja mittlerweile sich gezeigt hat, dass in Hongkong anscheinend schon ein Teil von dieser chinesischen Social Credit Überwachungssoftware doch im Einsatz ist, obwohl vor kurzem noch gesagt wurde, dass es geleugnet wird. Das spielt jetzt mittlerweile auch eine Rolle. Es geht nicht nur um die Auslieferung, sondern es geht halt auch um diese ganze Social Credit Angelegenheit, die ja im Großteil von China schon implementiert wird. Und in Hongkong hieß es immer, nein, es wird nicht Teil des Systems werden. Wir haben weiterhin zwei separate Systeme bis 2047, bis der Vertrag ausläuft. Und ja, also wie gesagt, das spitzt sich mittlerweile ziemlich zu da in Hongkong, dass gemutmaßt wird, dass die Chinesen vielleicht sogar Truppen zusammenziehen. Es wird gemutmaßt, dass chinesische Geheimdienstagenten und chinesische Armeeangehörige in Hongkong-Polizeiuniformen schon teilweise gegen Demonstranten vorgegangen sind in Hongkong. Aber das ist Mutmaßung. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und ja, es wird, also die Hightech von der chinesischen Regierung, von der Polizeiapparat wird halt gekontert durch Low-Tech-Sachen, die Bevölkerung benutzt, wie der Neophyte es gerade auch im Chat gesagt hat. Die Regenschirmrevolution hatte ja beispielsweise was mit den Überwachungskameras zu tun. Ne? Wenn du einen Regenschirm hast, dann können die Überwachungskameras dich nicht sehen und vielleicht die zwei, drei Leute um dich herum. Und ja, also es ist sehr interessant, was in Hongkong passiert. Und dabei spielt eine Sache auch eine Rolle. Und zwar gibt es gerade militärische Mobilisierung in China, aber die haben nichts mit Hongkong zu tun, sondern die haben was mit dem Nationalfeiertag zu tun, der am 1. Oktober stattfinden wird. So, ja, und deswegen, wenn jetzt irgendwie Nachrichten kommen von irgendwelchen chinesischen Truppenmobilisierungen, das hat eher was damit zu tun als mit Hongkong. Ich frage mich ja, was die meine Meinung. Was die Progressiven dazu sagen. Die müssten ja eigentlich sagen, China soll da mit aller Macht rein und Hongkong dekolonisieren, oder? Das müsste ja eigentlich deren Standpunkt sein. Ja, eigentlich schon. Also. Dekolonialisierung jetzt. Was soll das? Demokratie ist ja eh nicht so wichtig. Ja, das ist ja Teil vom westlichen Imperialismus. Also. Ich meine, bevor die Chinesen irgendwie kolonisiert worden sind, ne, waren die eigentlich zu Demokraten ganz freundlich. Erst die Kolonialmächte haben die Chinesen so gemacht. Muss man halt auch bedenken, muss man wissen. Haben die Kolonialmächte, sind die mit Opium angekommen? Ja, ich gehe davon aus, ja. Opium ist ja der Feind der Demokratie, weiß man ja, Religion, Opium, Volk und so. Genau. ISIS threat surfaces in Iraq and Syria. Nein! Doch! Oh. Das Ding ist ja, dass als ISIS sein Territorium verloren hat, meinte ich, dass das jetzt erstmal wirklich interessant wird, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Terroranschläge zunehmen werden, aber ISIS hat die Zeit verwendet, um ihr Netzwerk weiter aufzubauen und du hast jetzt von der Militärseite aus den USA hast du zwei unterschiedliche Rapporte. Der eine Rapport spricht von 1000 Kämpfern, der andere Rapport spricht von 30.000 Kämpfern und man geht davon aus, dass ISIS ein Comeback starten wird. Und da gibt es zwei sehr interessante Rapporte dazu. Einmal von understandingwar.org, also ISIS Second Comeback, Assessing the Next ISIS Insurgency. Und von rand.org gibt es auch was. Return or Expand the Finances and Prospects of the Islamic State after the Caliphate. Und dazu werde ich noch ein bisschen weiter recherchieren und euch einen Sonderstream vorbereiten. Und der wird bald irgendwann stattfinden. Da habt ihr es. Zimbabwe, a third of the population faces food crisis, says the UN. Typische Zimbabwe-Nachrichten, seitdem er die Landmassen umverteilt hat, ob das jetzt weiße Farmer sind oder die eigene Hautfarbe haben. Generell sind Landumverteilungen immer ein gutes Rezept für Hungersnöte. Ja, da habt ihr es. Bodenreform now. Apokalypse now. Und die UN liefert Lebensmittel nach Jemen. Nach zweimonatiger Unterbrechung wollen die Vereinten Nationen wieder Lebensmittel nach Sanaa liefern. In Jemens Hauptstadt hungern mindestens 850.000 Menschen. Übrigens. Ja, weil die da nicht raus können, weil außenrum lauter deutsches Militärgerät von den Saudis steht. Ja. Yeah, yeah. The Tail Wags the Dog, International Politics in the Middle East. Das war ein Buch, was den Nahen Osten sich anguckt und die Brandherde, Effektherde, die Krisenherde. Und ich fand das Buch sehr interessant, weil man dem Menschen des Nahen Osten auch mal selber Agency zugesprochen hat, weil ich lese sehr viel auch progressive Social Justice Literatur und da ist natürlich immer alles die Schuld vom Westen. Und dieses Buch hatte halt einen interessanten Spin, weil es halt auch aufgezeigt hat, an welchen Stellen zum Beispiel Saddam Hussein einfach nur mit der UN hätte kooperieren müssen, damit halt der Irak nicht angegriffen wird. Und manche Zynische sagen, ja, aber das steht dann eher auf der Agenda von den USA und so, aber Fakt ist, dass halt man Inspekteure nicht ins Land gelassen hat und man Ultimatum hatte. Und hätte man da reagiert, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgefallen. Und deswegen hat mir das Buch sehr gefallen. Also ich kann es euch nur empfehlen. The Tail Wags the Dog. International Politics in the Middle East. Das hat aber nichts mit dem Film zu tun, ne? Nein. Aber der Film ist auch sehr gut. The Darkening Web, The War for Cyberspace. Geopolitisch schaut sich an, was China, Russland, Iran, USA, bisschen auch, was die EU und halt Großbritannien und so machen. Und hat mir sehr gefallen, weil es halt auf die Internetkapazitäten für Propaganda, für Force Generational Warfare, für halt Angriffe eingeht, ohne dieses Hysterische, wie wir es oft in der Mainstream-Presse haben, wo dann mit Schnappatmung über die Trollfabriken geredet wird. Hier wird zwar auch darüber geredet, aber halt einfach in einem sauberen geopolitischen Kontext wird drüber gesprochen und das hat mir sehr gefallen. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Is the global prevalence rate of adult mental illness increasing? Systemic review and meta-analysis. Wir haben keine Epidemie der Geisteskrankheit zum Glück, wenn man für Alter kontrolliert. Und man hat sich hier 44 aus 42 Publikationen repräsentierend 1 Million Menschen angeschaut und aus Studien sind zwischen 1978 und 2015 erschienen und man hat halt herausgefunden, dass die Veränderungen an der Demografie von Geisteskranken sich nur durch den demografischen Wandel etwas geändert hat und der Rest ist gleich geblieben. Was ich ganz schön fand, weil es ja auch immer heißt, dass wir eine Epidemie an Geisteskrankheit haben. Was man ja niemandem wünscht. Naja, was wir haben, ist eine Epidemie an selbstdiagnostizierten Geisteskrankheiten. Das sehe ich auf jeden Fall so. Ja, genau. Und selbstdiagnostiziert ist halt. Kann es nicht ernst nehmen. Also, ich will nicht sagen, dass nicht jemand undiagnostiziert auch leiden kann, aber du musst halt schon zum Arzt gehen. Das ist halt schon wichtig. Also. A massive 5-year multi-school 500 million effort to improve teaching by measuring teaching effectiveness, helping teaching improve and taking effectiveness into account in HR decisions resulted in no improvements at all for students. Surprising outcome. Den Bericht werde ich auch noch mal ganz durchlesen und euch dann im Detail darüber Bericht erstatten. Aber hier fand ich das halt krass, dass man 500 Milliarden in die Hand genommen hat. Das war von Bill Gates und dass man mit 500 Milliarden im US-Bildungssystem keine Verbesserung hat umsetzen können. Boah. Und eine 500 Milliarden, das ist halt schon irgendwie, ich weiß jetzt nicht so. Und wir werden halt auch hier und da mal einen Flaschenhals haben. Und bei Bildung ist halt die Frage, ob der ein Stück weit schon erreicht ist oder nicht. Oder. Was mich jetzt interessieren würde, wäre halt, wer hat die 500 Milliarden gekriegt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass lauter so beschissene Beratungs- und Zertifizierungsfirmen und so, das ist ja irgendwie auch nur ein Scam. Diese ganze Zertifizierungsfirmen. Das muss aber doch rausgekommen sein. Oder? Ja, ich muss es im Detail durchlesen. Okay. Also, ob das Geld nicht auch nur versickert ist oder wo, wie das am Ende direkt ausgegeben worden ist. Also. Aber Qualitätsmanagement ist doch kein Scam. Nein. Beratungsfirmen sind doch, die haben was? 150 Millionen hat 500. Ich wollte gerade sagen, das Verteidigungsministerium. 150 Millionen haben die in der letzten Legislaturperiode rausgedrückt. Lass mal im Klassenzimmer Solarpaneele verlegen. Und die SPD und die CDU sträuben sich dagegen, diese Beratersachen von einem Untersuchungsausschuss klären zu lassen. Da weißt du doch auch gleich wieder, sobald irgendwie Gefahr droht, machen sie auch wieder Wagenburg und nichts passiert. Ja, klar, ich meine, dass die SPD da nicht viel besser ist mit Filz und so. Für Freunde ist doch auch logisch. Also. Gute Freunde kann niemand trennen. Auf gute Freunde verloren. Nein, aus! Auf alte Götter. Aus! Und auf. Der hat damals den Mann totgefahren, voll auf Drogen, der von dem Bösen. Ja, das stimmt, das war assi. Voll oder was? Nein, Kevin hat da echt Scheiße gebaut. Also, haben sie aber auch, weil sie in Stuttgart gespielt haben, da 2017, 2018 war das, haben sie auch auf der Bühne gesagt, dass Kevin Scheiße gebaut hat. Ja, ich oute mich als Onkelsfan. Ebel ist unser böser Onkel. Ja. Die anderen hören alle nur Ärzte, stabil. Aus Berlin! Und nun zum krönenden Abschluss nochmal wieder die demokratischen Sozialisten, mit denen wir angefangen haben. Hier kommen die bösen Tanten von den demokratischen Sozialisten und singen uns ein Ständchen. Stimmt das, dass die alles gelöscht haben? Ich habe irgendwie gehört, obwohl, nee, das sieht ja hier noch nach... Das war der zweite Tag, den haben sie nicht gelöscht. Ja, ich weiß nicht, ob sie den ersten gelöscht haben. Keine Ahnung. Ja, die haben die Links auf der Homepage von denen gelöscht. Hey, I'm Annie Levin, this is Alex Holmstrom-Smith, and we are members of Sing in Solidarity, and that is the choir of New York City DSA. We are cultural organizers, and we perform agitational propaganda at political events all over New York City. We also believe a better world is possible, and that... Ja, jetzt gibt es ein bisschen agitative Propaganda, wie die Dame gesagt hat. Ist doch toll, oder? Finde ich gut, dass die uns ihren Agitprop zeigen wollen. Für eine bessere Welt. A better world should include some damn good socialist music. In einer besseren Welt gibt es sehr gute sozialistische Musik angeblich. Das. So we're gonna sing the international. Ja, du hast es sagen? Ich finde, das schließt sich halt irgendwie doch auch aus, weil wann ist denn, ich meine, es gibt ein paar gute Protestsongs, aber das waren halt gute Songs meistens, bevor sie wirklich Protestsongs oder die wurden halt durch eine Protestbewegung irgendwie zu einem Protestsong, aber Sachen, die als Agitprop geschrieben sind, die sind nie spannend oder gut oder irgendwas. Ja. Politische Kunst ist meistens Schmutz. Nee, man kann gute politische Kunst machen. Ich meine, guck dir The Times They Are Changing oder die Sachen an von Bob Dylan. Das ist gute politische Kunst, aber das ist nicht irgendwie einfach absingen von Parteiliedern oder absingen von Glaubenssätzen, sondern das ist halt wirklich, das ist doch wie mit allem. Das ist wie mit der Diskussion um Politik in Videospielen. Natürlich kann Politik in Videospielen drin sein, wenn sie halt nicht dir aufs Auge gedrückt wird, so. Und jetzt kommt unsere politische Message. Hier ist unser Trans-Charakter, der dir jetzt alles über sein Trans-Sein erzählt, obwohl es gar keinen Sinn macht. Das ist ja dieses... Now, which is the, supposedly you guys have these lyric sheets in your packets or something, so please take it out. I would, if you can take a look at your lyric sheets in the chorus, which is the starts the third one down, there is a his pronoun. We're going to use they, so try to keep that. Das ist nicht der Hammer. Das ist nicht der absolute Hammer. Wir singen jetzt die Internationale, aber da steht er und da benutzen wir jetzt es. Und wenn jetzt einer ein Dach über den Kopf macht? Die machen jetzt kein Dach über den Kopf. Schleift dir da den Haaren raus, weil dann nichtsfeindlicher. Das ist doch sehr gut, ja. Ja, aber das ist ja halt die Internationale, ne? Die ist aber noch nicht politisch agitierend genug. Da müssen wir nochmal einen R entfernen. Alter Schwede, ey. That in mind, okay? And just a little bit about this song. It's been like the anthem of the international working class since the 19th century. Socialist, communist, anarchist, democratic socialist. Everyone has been singing this song, and so when we all rise together, which is what we're going to ask you to do, we are evoking that history and reaffirming our commitment to the international working class struggle. Oh, okay. Ja. Ich finde das klasse. Internationale Working Class Struggle. Ich würde sagen, wir machen mal Abmoderation und dann spiele ich das noch vor. Zwischen Kulturmarxismus und echtem Marxismus fühle ich mich hier gefangen. Wolltest du so ein Tschüss sagen? Tschüss. Ja, ja, tut mir leid, dass ich spät gekommen bin. Das ist zu 100% Schuld der Deutschen Bahn. Wie kommen wir denn von hier in den Wald? Nicht mit der Bahn. Aus dem Sozialismus in den Wald? Indem wir fördern, was der Freiheit dient und zerschmettern, was wir schaden. Du musst da hinten links aus der Tür raus. Ja, gibt es im Sozialismus überhaupt einen Wald? Nein. Das können die sich nicht leisten. Die müssen Bäume essen. Wenn sie hungern. Ja, wie können die denn Bäume essen, wenn sie keinen Wald haben? Ey? Ja, die haben keinen Wald, weil sie die Bäume gegessen haben. Die haben die schon gegessen. Dann spricht es da, dann drück dich doch einfach das nächste Mal gleich vernünftig aus. Die haben keinen Wald, weil der Kapitalist den Wald gefällt hat. Ja, genau. Der Wald darf nicht enteignet werden. Ganz genau. Und dann hat er ihn den zum Essen verkauft. Kleine Stückchen, völlig überteuert. Ein Wald für Soja. Für bezahlbaren Waldraum. Genau. Civilization is one generation away from disappearing. Im Moment mal. Waldpreisbremse jetzt. Epstein? Ihr habt nicht über Epstein gesprochen? Civilization is the exception, not the rule. Epstein ist tot, ey. Ja, aber Epstein ist überall. Ich weiß nicht, was man da noch dazufügen soll. Ich glaube, ich habe auf Twitter gesehen, dass 5 Hashtags zum Thema Epstein am Also ich habe gestern, einen, wenn ihr mal in Niedernhausen seid, aus Versehen, geht in die Kneipe Engel. Fantastische Burger, wirklich sehr absolut spitzenmäßige Burger und sehr netter Laden mit sehr gutem Bier. Da habe ich das irgendwie auf dem Handy gesehen, zwischendrin, als ich mal geguckt habe, dass er tot ist. Und da habe ich auch gleich gesagt, oh Mann, das wird den Namen, der wird uns jetzt genau wie JFK oder sowas noch 100 Jahre begleiten, weil die Leute noch 100 Jahre darüber spekulieren werden. Das wird auf jeden Fall, der Name wird sehr lange in unseren Köpfen bleiben. Und das Lustige ist, vorhin, als ich von da zurückgefahren bin, bin ich durch den Ort Epstein gefahren. Ne? Jetzt. Oh. Dum. Epstein im Auto. Ich hab auch schon die erste nice Tinfoil gehört. Scheinbar soll er ausgetauscht worden sein. Und der Tote soll gar nicht Epstein selber sein. Ja, da hast diese Nasenvergleich. Epstein. Er muss versteckt sein. Ah. Unglaublich. Den besten Hottake dazu fand ich, ja, wenn Epstein jetzt tot ist, dann ist er als unschuldiger Mann gestorben. Oh. Ja, dass er der einzige Beschuldigte in dem Fall war und dass der Fall damit eigentlich... Beschuldigt ist man noch nicht nur, wenn man verknackt wird. Ne? Und ist auch schuldig, wenn man Nicht schuldig. Er war der einzige Beschuldigte in dem Verfahren, deswegen ist das Verfahren jetzt zu Ende. Ich habe auch einen interessanten Tweet gesehen, der war der, wie ging der? Epstein is dead. Luckily he could die while doing something he loved, hurting someone while Clinton can get off. Also ich bin leider die letzten Tage im Funkloch gewesen, deswegen habe ich das jetzt nur wirklich während der Show und 1-2 Stunden vor der Show überhaupt mitbekommen, dass da überhaupt was passiert ist. Deswegen nächste Woche sage ich bestimmt was dazu. Weil Epstein ist die größte Story, ich stehe dazu, was da hier, gerade vor ein paar Tagen sind neue Akten veröffentlicht worden oder geleakt worden. Ja, und vor 2 Wochen hat er sich selber versucht umzubringen, in Anführungszeichen. und jetzt ist er auf einmal tot. Das ist die Story. Und der Witz ist ja, dass in seinem ersten Gerichtsprozess hat er Hilfe bekommen von einem Linguistiker namens Steven Pinker. Also. Ja, aber der Witz ist doch dann diese Verkettung, dass danach gesagt wird, ja, irgendwie die Kamera hat nicht funktioniert. In der Zelle, an dem Tag, hat die Kamera nicht funktioniert. Und die Wachleute seien irgendwie abgezogen worden vorher. Und ich meine, okay, man kann, wenn man das vernünftig macht, also sagen wir jetzt mal, es gab irgendjemanden mit einem Interesse daran, den loszuwerden, würde der das, wie kann man das so dilettantisch einfädeln, dass dann solche Details an die Öffentlichkeit kommen? Ah. Ist doch Milliardär, der macht sich so eine Phantom-Mars-Maske und dann ist er weg. Ja, also gut, ich muss mich da selbst noch ein bisschen zu informieren, aber der ganze Hergang, der ist so, der Illuminati ist so clown-weltmäßig, ich muss mir so eine Clown-Welt holen. Die Illuminati did it. Hongkong. Die Illuminati did it. Ja, aber jetzt weiter, lasst euch nicht ändern. Ja, jetzt zur Ablenkung von euren rechten Verschwörungstheorien hier noch ein bisschen linksliberale Folklore-Musik. Macht's gut! Folgt den drei Pfeilen! Nein. Lass mich nicht ändern, genau. Wisst ihr, wie. Hi. So, as my comrade said, so please, if you're willing and able, please stand for the singing of the International, the anthem of the left. Arise, ye prisoners of starvation, arise, ye wretched of the earth, for justice thunders condemnation, a better world's in birth. No more tradition's chain shall bind us, arise, ye slaves, no more in thrall. If you're in New York City, August 9th, People's Forum.